Schönen guten Abend. Ich bin Orechow von die Weltraumaffen und ich heiße euch willkommen zu unserem Sonntagsstream mit Ebel, Chris und Mars. Juhu! Hallo Leute, ich hoffe, wir haben Ton. Aber wer das nun schon rechtzeitig sagen, wenn wir keinen Ton haben? Ja, wir haben Ton, kann ich gar nicht bestätigen. Ist wunderbar. Hat Putin diesmal Wow. nichts kaputt gemacht. Ach, ist Ja. es schön, wenn mal was klappt, oder? Das ist gut, ja. Aber noch ist der Stream ja nicht vorbei. Kann ja noch immer noch einiges schief gehen, wie wir gerade gemerkt haben. Ja, habe ich auch schon unsere erste Einblendung vorbereitet. Nämlich. Wird die Frau mit dem Muschi-Tattoo gehasst, nur weil sie Feministin ist? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Diskurs, der Netzfeminismus auf jeden Fall vonnöten hat. Das sind die wichtigsten gesellschaftlichen Fragen, denen Ich wir habe nur die Frau mit dem begegnen. Muschi-Tattoo 2 gesehen. Ja, im ersten Ja. Teil. Weiß gar nicht, was da. Was Ist da der auch schon mit passiert Susie ist? Grime gewesen oder war da Ich eine andere glaube, ja. Darstellerin? Ja, nee, das waren die vom Schulmädchenreport. Nein. Sonntag, 11:19 Uhr und bevor Susie Grime die Bühne eines umfunktionalisierten Berliner Heizkraftwerks betritt, posiert sie mit weit ausgestreckten Armen und Gesicht noch schnell für eine Handykamera. Der Raum ist gut gefüllt, vor der Bühne sitzen Kinder und Jugendliche. Einige haben grün gefärbte Haare und alle müssen jetzt einen Vortrag von Susie Grime ertragen. Zwar zum Thema Sexismus im Netz. Feminismus ist Liebe, ja. Politische Konzepte sind immer voll von Liebe. Und Anglizismen, obviously. Also, die TimCon ist ein dreitägiges Festival für digitale Jugendkultur und so etwas wie die Republika für Kinder. Na, wunderschön. Ich wusste gar nicht, dass Kinder schon netzwerken, Alkohol trinken und 3 Tage lang dünn sind, twittern können. Also. Ja, und der Artikel beschäftigt sich halt damit, dass die gute Susi ja so viel Gegenwind kriegt und dass Susi glaubt, dass das läge daran, dass sie Feministin ist. Dann, Ja, es kommt halt auch immer drauf an, wie man sich halt gebührt und verhält. Keine Ahnung, wenn du Rückwind bekommst, liegt das auf jeden Fall immer daran, dass du selber im Recht bist und die anderen falsch liegen. Also, das ist immer so. Also. Und also ich habe da sehr vorsichtig drauf geklickt auf den Artikel, weil ich dachte, da kommt jetzt wieder der übliche Scheiß, aber ich bin getäuscht worden. Die Welt hat sich wirklich mal, oder der Autor der Welt hat sich wirklich mal Gedanken gemacht. Oh, lass den Absatz doch nochmal drin. Ja, genau. Da geht es halt um die YouTube-Videos, die Leute machen über Susie Grime, die sie alle voll schlimm findet. Und dann schreibt hier jemand, der Autor schreibt, ein anderer Teil aber kritisiert Grime nicht dafür, dass sie Feministin ist, sondern dafür, dass sie in ihren Videos mit Argumenten arbeitet, die ihre Thesen zwar stützen, aber keine echten Argumente sind. So werden Studien nur ausschnittsweise zitiert, es wird mit Übertreibungen und Überzeichnungen gearbeitet und die Argumentationsketten sind auch nicht immer ganz stichhaltig. Es gibt Videos und Kommentare, die sich sehr sachlich damit auseinandersetzen. Und von wem kommen all diese Videos und Kommentare? Fragt Susi auf der Bühne und zeigt dann ein Bild vom kleinen Ralph aus den Simpsons, der eine Hakenkreuzfahne in der Hand trägt und sagt, ich will nur helfen. Die Nazis also. Finde ich ziemlich woke für ein Massenblatt, so einen Artikel zu schreiben, muss ich sagen. Ja, das lässt dann doch irgendwie hoffen. Da habt ihr es mal, positive News. Ja. Mal irgendwie ist das aus unserer Filterbubble wohl rausgeraten und jemand anders hat sich die gleichen Gedanken gemacht. Ich weiß es nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es freut mich. Ja. Die Frage ist, wo endet die Meinung und wo beginnt der Hass? Ja. Und dabei ist diese Grenze eigentlich sehr klar durch das Strafgesetzbuch definiert. Volksverhetzung, Gewaltandrohung, persönliche Diffamierung sind Hate Speech und gehören bestraft. Was nicht verboten ist, wird durch die Meinungsfreiheit gedeckt, auch wenn die Meinung der anderen einem nicht immer gefallen mag und auch wenn die Meinung des anderen nicht immer so vorgetragen wird, wie man es gewohnt sein mag. Bravo. Naja, das mit dem ganz klar will ich da aber nicht unbedingt unterschreiben. Ja, aber also in der Definition Volksverhetzung, Gewaltandrohung und persönliche Diffamierung. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass das, was sie da meinen, nicht ganz klar darunter fällt. Also umgekehrt geht es auf jeden Fall. Ja, und die junge Generation ist wesentlich gelassener. Das glaube ich nämlich auch, dass viel von diesem Hate Speech Aufschrei halt von Leuten vom Format und alter Annetta Kahane kommt. Oh, ja. Wie können die jungen Leute denn so reden? Oh mein Gott. Während sich andere Pussys slappen. Das Projekt nicht auf egal. Ja, nicht egal, Projekt. Ja, wo man dann den jungen Leuten erklärt, wie man da denn richtig melden kann und dass man Zivilcourage im Internet zu zeigen hat und anstößige Inhalte ruhig melden soll, ist auf jeden Fall gut. Also ich finde generell sind politische Konzepte, die Kinder involvieren, die Sachen ausspähen sollen, immer sehr gut. Das erinnert mich an Konzepte aus 1984 oder aus dystopischen Abschnitten der Menschheitsgeschichte. So, ich finde es immer gut. Ja. Kreuz und quer. Nice. Genau. Kommen wir nun zu etwas Lustigem. Und zwar, wie lässt sich gendergerecht vom Teufel sprechen? Oh. Also, es gab halt beim Evangelischen Kirchentag so eine Podiumsdiskussion über Gendersprache, also Sternchen, Unterstrich, keine Ahnung, dass man immer noch die weibliche Form dabei haben muss und so ein Zeug. Und da war so aus der Politik Leute dabei und auch jemand, der das alles nicht ganz so gut vernünftig gesehen hat und halt so die üblichen Dinge von wegen, naja, Sprache entwickelt sich halt irgendwie organisch und so. Und was ich hier vor allen Dingen lustig fand, das war dieses hier von wegen, also ist einer von den Grünen, die irgendwie sagt, Frauen bleiben schlechter bezahlt, ist wieder so dieses Übliche und vor allen Dingen ausgebeutet werden die, ne, total ausgebeutet. Und in Berufsgruppen, in denen sie durch ein generisches Maskulin wie Krankenpfleger oder Lehrer unsichtbar gemacht werden. Kann mir jemand erklären, wie Lehrer ausgebeutet werden? Ja, weil da kein Benni ist. Wenn Frauen den Großteil der Lehrer stellen. Die müssen den ganzen Tag nur Steine schleppen. Ja. Warst du schon lange nicht mehr in der Schule. Die werden total ausgebeutet. Aber auf jeden Fall, also Krankenpfleger, das ist gerade auch ein Begriff, der ja noch gar nicht so alt ist. Also ich bin ja jetzt auch nicht so alt und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo man einfach gesagt hat, Krankenschwester. Und das war dann aber auch falsch. Ja, genau, das war ja falsch, weil damit förderst du ja Stereotypen. Und das ist ja auch total schlecht und so. Und deswegen muss man ja unbedingt Krankenpfleger sagen. Aber jetzt ist das auch wieder schlecht, weil damit kannst du Frauen ausbeuten, weil du sie unsichtbar machst. Also auch komplett, also das muss man erstmal schaffen, auf den Kirchentag gehen und so einen wirren Scheiß rauszauen, der mit Religion noch nicht mal was zu tun hat. Also, wobei ich schon sagen muss, dass also wenn die Gender-Leute sich mit der Kirche zusammentun, dann wächst wieder zusammen, was eigentlich zusammengehört. Ja, beides so Reise ins Phantasialand. Weißt du? René Hornstein, Vorstand im Bundesverband Trans. Jetzt hast du es mir weggedingst. Auf jeden Fall zeigt er seine Binärität oder Nicht-Binärität dadurch, dass er eine Gesichtshälfte mit deutlichem Bart, die andere Hälfte rasiert hat. Finde ich Klasse. René hat mir wunderbar vor Augen geführt, wie bunt und vielfältig die Welt Gottes ist. Das ist eine Frisur, eine Rasur, ein Bartschnitt, ein ziemlich bekloppter, zugegeben, aber es ist nicht mehr, also das kann ich auch. Ja, außerdem René ist, das finde ich auch, also René ist mit ziemlicher Sicherheit kein Transsexueller. Ich glaube, das kann man so sagen. Also, wenn der irgendwie mit einem Bart rumrennt oder so und sich keine Mühe irgendwie gibt, als Frau durchzugehen oder... Oder meinst du erst, höchstens, wenn er jetzt Frau zum Mann wäre, dann würde ich es verstehen, aber dann würde ihm wiederum kein Bart wachsen. Also ja, also man will halt Aufmerksamkeit. Der ist, genau, mit ziemlicher Sicherheit ist es einer von der Schneeflockenfraktion. Also. Ja, ist auch halt. Und zum Ende des. Pfarrerin auf dem Land erlebe ich viel Volk nur selten. Heilige Scheiße. Ja, und dann wie man den über soziale Medien ansprechen soll. Es ist halt so, dass halt die ganzen, ja, degeneriert will ich jetzt nicht sagen, aber halt alles, was irgendwie anders ist, trifft sich halt gerne in der Stadt. Ob das jetzt Feierei ist oder Marxisten oder Schwule, ich keine Ahnung. Alles, was ein bisschen halt anders ist, trifft sich halt gerne in der Stadt wie auf dem Land, weil halt auf dem Land nichts da los erlebt man, ist. Da so. Erlebt Ahnung. Man Vielfalt nur selten. So ist das. So, ich keine Ahnung, Mann. Musst du mal und der Teufel ist auch in der Bibel in gendergerechter Sprache weiterhin nur männlich. Wie geht das denn? Das ist nämlich jetzt das ganze Fazit des Ganzen, dass sie so eine Bibel in gendergerechter Sprache da ja irgendwie haben. Und ja, das ist halt der Witz, der Teufel ist weiterhin ein Mann. Und es gab ja auch irgendwo so ein Ding, wo die eine irgendwie ganz stolz irgendwie erzählt, wie verbunden sie das jetzt wieder macht mit ihrem Glauben, jetzt wo sie als Frau da irgendwie vorkommt in der Sprache von der Bibel. Und da merkst du halt auch mal wieder, wie das halt optimiert wird, dieses ganze, das ganze Glaubenskonstrukt so richtig nach dem, was die Menschen halt haben wollen, ne? Also irgendwie, ja, ich will mich gern fühlen wie eine auserwählte, ganz besonders tolle und deswegen das schaffe ich jetzt und das Böse, da muss ich mich aber nicht mit in Verbindung bringen, das ist weiterhin ganz was anderes als ich, das kann dann auch ruhig männlich bleiben, ne? Ja, und wie geil, ne? Bibel in gerechter Sprache, aber der Teufel ist männlich. Genau, das beißt sich auch gar nicht irgendwie. Ja, wenn das Gute, wenn das Gute erstmal weiblich ist, dann ist es halt gerecht, ne? Also mehr brauchst du da ja nicht machen. Ja, das liegt ja am Patriarchat, da muss man auch wissen, dass der Mann als patriarchaler Oppressor hat natürlich hier mit dem Teufel ein und dieselbe Rolle in der Welt und dadurch ist es nur gerecht, dass der Teufel männlich ist. Das müsst ihr verstehen. Der ist ja auch toxisch, der Teufel. Genau. Der toxische Teufel. Vor allen Dingen ist er der Chef in der Hölle, ich meine. Müssen wir eine Quote einführen. Aber dann merkt man irgendwie auch, wie formbar Religion ist. Ich meine, keine Ahnung, jetzt kommen die echt mit wir brauchen eine geschlechtergerechte Bibel, Alter. Ich habe die meisten Christen, die ich kenne, lesen die Bibel nicht. Also weißt du, wenn du da, also so, es liest doch eh niemand. Selbst die regelmäßig in die Kirche gehen, lesen es doch nicht selber. Also ich werde nie vergessen, wie ich mal einen Artikel darüber gelesen habe, wie sie sich irgendwie wieder darüber unterhalten haben, was man aus der Bibel rausstreichen und reintun muss. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt scheinbar. Und eine von den Sachen, die sie da irgendwie auf den Zettel hatten, war so ein Ausspruch irgendwie, wie der Hirsch nach dem Wasser ruft, so ruft der Mensch nach Gott. Und da gab es dann irgendwie, irgendwelche Biologen haben gesagt, das stimmt gar nicht, der ruft gar nicht nach Wasser und deswegen wollten sie das dann da rausnehmen. Ja. Wo ich mir auch dachte so, ja, das ist euer größtes Problem, was ihr in diesem Buch habt. Das Problem bei der Bibel ist einfach viel zu viele Charaktere und zu wenig Action. Und zu wenig Frauen, ja. Ich kann mich keinem Geschlecht zuordnen, sagt René und macht das schon mit seinem Erscheinungsbild sichtbar. Ja. Ich René ist einfach viel besser als du. Er ist was ganz Besonderes. Ja, René Akbar. Er zeigt uns mal wieder, wie super Gott ist, dass er solche Kreaturen wie den René gebastelt hat. Ja, das ist hier zur Abwechslung mal ein Artikel aus der Vergangenheit, nämlich aus dem März 2016. der uns vor Augen führt, was dabei rauskommt, wenn man über Leute lacht. Halt. Hier geht es um den Herrn Warmbier, der mit seinem Namen ja eigentlich schon genug gestraft war, aber dann diese Geschichte in Nordkorea reingerutscht ist, wo ihm vorgeworfen wurde, ein Plakat geklaut zu haben oder die Tat gerade in dem Moment ausgeführt haben zu wollen, der dann letztens zurück nach Amerika entlassen wurde, schwer krank und dann kurz danach gestorben ist. Und hier erklärt man uns halt, dass Nordkorea uns mit der Verurteilung von diesem Mann zeigt, dass das White Male Privilege, das weiße männliche Privileg, nicht universal ist. Also, ich meine, die wussten damals nicht, was ihm passieren wird und wie das ausgehen wird, aber ich finde das halt schon bezeichnend, dass man überhaupt im Angesicht. Standen da so Sachen drin wie, ja, die weißen Männer sind es halt nicht gewöhnt, dass ihre Handlungen auch irgendwo Konsequenzen haben und dass es nicht alle Leute so lustig finden, was sie irgendwie machen und so ein Zeug. Also, ja, aber wobei ich halt in Sachen Nordkorea auch sagen muss, es gibt halt immer wieder Touristen, die halt dorthin gehen und dann irgendwie Bibeln mitbringen oder so das verteilen wollen und Leute, die irgendwie was mitnehmen wollen. Und dann hat das Regime dann wieder irgendeinen eingesnackt und dann, also halt im Gefängnis da, und dann können sie halt wieder Geldforderungen nach draußen geben, sagen, wir lassen ihn nur frei, wenn ihr Summe X zahlt, und dann gibt man nach, und damit hat das Regime dann wieder Devisen, mit denen sie ihren Parteiapparat wieder weiterfinanzieren können. Also gut, ist jetzt auf Privilegien auszuweiten, finde ich jetzt geschmacklos, aber allgemein ist es halt, jede Zahlung an Nordkorea tut halt das Regime länger aufrechterhalten, weil die haben ja so ein Machteinflusssystem, wo von oben nach unten du halt mit besonderen Privilegien, wie zum Beispiel teuren Whisky an die Offiziere, du dein Macht als denn ihrer Führer sichern tust. Und jedes Mal, wenn sie halt einen Touristen festhalten und dafür dann Geld bekommen, ist es halt stärkstes Regime. Also so, deswegen bin ich da irgendwie, ich weiß nicht. Also, so. Und es ist ein Mensch gestorben am Ende. Das ist halt auch irgendwie noch ganz schön traurig. Ein junger Mensch. Ja. Ja, apropos Menschen sterben und Vergangenheit. Das ist ja auch schon ein bisschen älterer Artikel. Und das war also noch vor dem Ableben von Helmut Kohl, und da sagt sein Sohn quasi, dass Angela Merkel damals sich quasi erst so als Freundin der Familie irgendwie ausgegeben hat und dann halt dem Alten ziemlich in den Rücken gefallen ist. Kann man sich gar nicht vorstellen bei Angela Merkel, aber. Naja, gut, aber das ist ja auch in den Rücken gefallen. Der Alte hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich verrate nicht, wer mir die Spenden gegeben hat. Und wie willst du eine Partei weiterführen, wenn du so einen da sitzen hast? Die mussten den irgendwie loswerden, das ist klar. Aber der Vorwurf ist ja hier auch, dass sie sobald er nicht mehr wichtig war für sie, der Kohl, hat sie halt auch die Mutter fallen lassen. Und die war ja eh schon isoliert durch ihre Krankheit, isoliert von ihrem Mann irgendwie, wo es ja immer schon hieß, dass der nicht ganz so der treueste von allen ist. Und das zeigt sich auch jetzt nach seinem Tod noch, diese lächerliche Nummer, dass da seine Enkelkinder nicht ins Haus dürfen, dass er nicht neben seiner Frau und in seinem Familiengrab da bestattet wird. Dieser ganze Firlefanz. Ja. Ich finde es schade, dass A, so wenig halt auch über die Schattenseiten gesprochen wird, dass das jetzt so eine Heldenfigur mit Staatsakt ist. Und ich finde es aber auch irgendwie komisch, wie das von anderen dann wieder für Presse und ganz unappetitliche Nummer. Fast so schlimm wie Beltauer. Genau. Ja, die Amadeo-Antonio-Stiftung hat sich hier auf den Dorian gestürzt. Endlich. Ja. Er hält nichts vom Leben, steht hier erstmal schon mal. Der YouTuber Dorian, der Übermensch, hält nichts vom Leben. Der ist ein Nihilist. ein Nihilist, das ist gar kein Skeptiker. Genau. Er empfindet es als sinnlos, nicht lebenswert. Seine Konsequenz, er hetzt gegen alles vermeintlich Schwache, Dumme, Schwule, alles Weibliche, Zärtliche und scheinbar Unwerte unter dem Banner der demokratisierten braunen Pointe mit dem Ziel, dass es gelöscht werde, am liebsten aber ausgerottet. Und das kommt im Netz offenbar an. 16.500 Abonnenten schauen seine Hasstiraden zu. Übel, ne? Haben die nicht tatsächlich Rechte, um die sie sich kümmern sollten? Wie, keine Ahnung. Scheinbar nicht. Weiß nicht. Also die Kala hier dann, wohl nicht. Ist es dann um, der ist gerade auf YouTube relativ, also beliebt, und dann wollen wir da mit auf die Aufmerksamkeitsökonomie mit aufspringen? Oder was hat das mit Belltower News zu tun? Oder mit Netz gegen Nazi? Ja, ich glaube, das ist mal wieder so ein Punkt, wo die Leute dann eine gewisse Größe erreicht haben, wo man dann nochmal gegen vorgehen muss. Also das sieht man ja auch wieder in diesem Netzprediger-Ding. Das war wahrscheinlich dann zu viel. Vor allen Dingen, also die hatten ja da auch über Holocaust-Leugnungen gesprochen, meines Erachtens nach mit Argumenten, die durchaus sinnvoll sind. Aber auf jeden Fall richtige Argumente sind, nicht so ein Susie Grime-Kram. Und naja, das ist natürlich wieder ein rotes Tuch für diese Leute, weil das ist ja schon zu viel, ne? Wenn man sich Gedanken darüber macht, ob gewisse Gesetze überhaupt notwendig sind oder mal waren oder ob es nicht vielleicht der Sache nicht dienlich ist oder so. Das ist ja aber die Scheiße, die er da zum Beispiel auf Facebook schreibt, ist halt nun mal grenzwertig. Ja. Also ich finde das auch nicht so besonders, was er da schreibt. Ganz ehrlich, aber ja, ich würde ihn deswegen nicht öffentlich an einen Pranger mit so einer Reichweite stellen und seine Reichweite damit auch noch erhöhen. Wenn du dir das hier durchliest, also das klingt für mich wie ein Widerspruch in sich, und ich schätze ihn eigentlich schon als ziemlich intelligent ein, dass er das weiß. Also ja. Das ist halt Witzelei, ne? Also. Ja, aber ich kann verstehen, warum wiederum Leute Anstoß dran nehmen. Also ist eine schwierige Sache. Ich finde halt, hier die Keule ist viel zu groß, aber ich würde es halt einfach nicht lesen. Ja, und dann hier, Martin Sellner hat was gesagt und hat gesagt, interessantes Video. Und das ist natürlich offenbar ein Fan von. Das ist auch gar nicht weit hergeholt irgendwie. Naja, kann ja auch sein, aber ich meine, welche Leute sind nicht irgendwie, also das kannst du ja praktisch bei jedem, der sich irgendwann mal erschossen hat oder andere Leute erschossen hat oder erst andere Leute erschossen hat und dann sich selber erschossen hat, der hat auch irgendwann sicherlich mal Musik gehört oder sich einen Film angeguckt oder so oder irgendwas im Fernsehen oder irgendwas gut gefunden, einen Fußballverein oder so. Nicht, dass ich den Sellner jetzt damit auf eine Stufe bringen will, aber um das jetzt mal ins Extrem zu bringen, halt eben. Also, das ist ja Quatsch. Aber für die, so denken die halt, ne? So nach dem Motto, ja, es ist alles das Gleiche. Und dann natürlich dieser Spitzname, der Übermensch, das wird natürlich auch sein Nötiges, ne? Also, ja, aber kommt, das ist halt auch, guck mal, ich bin Edgelord, und dann kommt die an, schaut mal den Edgelord an. Genau. Haram, weißt du, so, wow, so wirklich, also ich weiß nicht, so Todeswünsche gegenüber einer quicklebendigen Herzkranken äußert. Oder in seinen Rap-Songs rassistische, antisemitische und frauenverachtende Ressentiments zum Besten geben. Ja, mittlerweile, ich weiß nicht, frauenverachtend. Wenn es halt aus einem gewissen Lager kommt, kann man es halt auch nicht mehr ernst nehmen. Also, ja, aber der Screenshot ist auch schon wieder sehr unappetitlich, wenn man den im Original sieht, der da ist. Irgendwas mit Leuten in die Bäuche treten oder so war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also, ja, also Edgelording, alles gut und schön, aber ich muss es halt auch nicht gut finden, nur weil ich irgendwie für Free Speech bin. Also ich kann sagen, okay, wenn wir freie Meinungsäußerung haben, dann ist auch das möglich, aber ich finde es trotzdem scheiße. Ja, also schon. Ja, aber das steht ja auch in, ist ja auch weit entfernt von dem, was die hier machen. Also. Ja, das hier ist ein Pranger, ganz klar. To Noggle. Aha. Ist nicht einfach nur ein kontroverser Gast, während Dorian in dieser Netzprediger-Folge mit braunen Witzen am rechten Rand fischt, wird seine Einladung von den Verantwortlichen als Einladung von kontroversen Gästen umgedeutet, die man hinterfragen wollte. Gelingen könnte dies allerdings nur, wenn eine kritische Auseinandersetzung stattfände. Das geschah hier allerdings nicht. Ich weiß nicht, manchmal ist es auch so, dass man einfach Leute schwätzen lassen kann, ohne kritisch nachzufragen und die Leute eigenständig sagen können. Ja, wobei das ja für die auch kritisch nachfragen wäre, warum sind sie so ein Nazi und warum hassen sie das Leben und keine Ahnung wie was. Oder hier, du hast was gesagt, das ist ein Witz auf Kosten von Schwulen oder ein Witz auf Kosten von Frauen, das geht natürlich nicht. Du darfst nur Witze auf Kosten von Männern machen, hast du noch nicht verstanden. Oder sowas halt, das ist für die halt kritisch. Ja. Mal wieder eine neue Broschüre von der AA-Stiftung. Ist auch gar nicht, ob wir da groß reingucken müssen. Ich hatte die irgendwie mal überflogen, aber so richtig interessant habe ich jetzt auf den ersten Blick. Dazu geschrieben im Forum. Also es ist über die Pegida und praktisch. Die gibt es halt einen Absatz, deswegen war es interessant, weil es einen Absatz hier, Genderperspektive etc. pp. Und da heißt es natürlich auch, dass es praktisch ein Lockmittel sei für die Pegida, um Leute einzufangen, weil ja natürlich jeder, der was gegen Gender hat, auch was, der kann auch gleich zu Pegida gehen anscheinend. Ne? Elitenhass, das haben wir in letzter Zeit ja auch immer öfter, dass den Leuten zur Last gelegt wird, wenn sie sagen, 1% der Menschheit besitzt genauso viel wie 99% der Menschheit. Das werden wir vielleicht später auch noch bei der Weltherrschaft kriegen, wenn du die mit reingenommen hast. Ja, die Weltherrschaft ist dabei. Ja. Ja, hier zum Beispiel, da war wieder was mit Entmännlichung. Also die üblichen Geschichten, nur halt hier nochmal richtig schön an die Kritik an Gender, an die Kritik an Feminismus dran gepappt. Also das ist ein ganz wichtiger Teil offensichtlich, deswegen gibt es dann gleich mehrere Abschnitte zu. Antirassistische Initiativen benötigen eine feministische Perspektive. Also wieder diese Vereinnahmung des Rassismus-Themas, das gehört jetzt auch zu Feminismus und deswegen, wenn du was gegen Einwanderer hast, bist du auch Antifeminist, wenn du Antifeminist bist, bist du auch Rassist. So einfach ist die Rechnung. Genau. Das ist Meinungsmathematik, erweiterte. Also, ja, wie gesagt, also das ist jetzt, wir kennen auch die ganzen Sachen schon, die da drin stehen. Im Endeffekt, bis auf das über Pegida, weil mit denen habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Was genau unter Rassismus zu verstehen ist und was unter Feminismus sollte debattiert werden und möglichst konkret formuliert werden. Das ist, damit du solche Definitionen wie Rassismus ist Weißsein da reinkriegst, weißt du? Deswegen erzählt ja auch der René von Nerdcore, dass man toxische Männlichkeit neu definieren müsste. Einen Kampfbegriff kannst du nicht reformieren, einen Kampfbegriff kannst du nicht neu definieren und dem kannst du auch nicht irgendwie ein Mäntelchen umhängen. Ein Kampfbegriff bleibt ein Kampfbegriff. Und wenn man es genau nimmt, sind Rassismus und Feminismus auch nichts anderes als Kampfbegriffe. Gerade in der letzten Zeit werden sie sehr extrem in diese Richtung benutzt, um den Kampf voranzutreiben. Ich meine, müssten Sie denn jetzt hier nicht sagen Sexismus statt Feminismus? Weil das klingt so... Oh ja, da ist Ihnen vielleicht einfach ein Fehler passiert. Ja, ich glaube auch, weil das klingt nämlich so, wir müssen unterscheiden zwischen Rassismus und Feminismus, weil es wird so häufig verwechselt. Ja, würde ich Ihnen sogar recht geben. Da sind Sie in der Sache auf der Spur, auf jeden Fall. Ja, aber sollten die sich dann nicht eigentlich über Angebote wie uns freuen, dass dann Antifeminismus nicht nur von Rechten betrieben wird? Du hast es nicht verstanden, Abel. Meinst du, das war eine Gleichung. Unsere Raisonnements. Denk doch mal an unsere Raisonnements. Bündnisse eingehen und sich austauschen. Der Austausch über patriarchale Verhältnisse und bla. Ja, patriarchale Verhältnisse. Ja. Patriarchale Verhältnisse, sexualisierte Gewalt und feministische Emanzipationsbestrebungen. Ja, das muss alles weg. Nee, Moment. Und die Verschwörungsideologien, ja, genau. Hier kommen wir hier von dem hier, ne? Kommen sie hier auf Verschwörungsideologien im gleichen verfickten Satz. Die sind so geil. Wie interessant auch, dass sie inzwischen auch hier auch Verschwörungsideologien benutzen. Ja, das kommt ja von denen, denke ich mal, von der AA-Stiftung. Ich finde das Wort Verschwörungsideologien einfach leidig. Ich finde, das ist irgendwie voll die schlechte Wortschöpfung. Ich weiß, was ist eine Verschwörungsideologie? Wenn du. Ja, das haben wir letzte Woche haben wir es ja gelernt. Das ist ja, damit sie einen Unterschied machen können zwischen Theorie, wo sie ja meinten, das klingt so wissenschaftlich, und Ideologie, was das halt wirklich ist. Und da hatten wir ja schon gesagt, von wegen, wo sie da dann mit ihrer Gender-Theorie, das ist dann wieder eine Theorie, ne, keine Ideologie. Und jeder, der sagt, das wäre eine Ideologie, der ist auch wieder böse. Sehr ausgeklügelte Sprachhygiene, die da betreiben. Ja, deswegen muss ja auch ständig alles neu verhandelt und definiert werden, damit keiner eine Ahnung hat, ob das, was er sagt, gegen ihn verwendet werden kann. Und hier geht es dann natürlich los, Instrumentalisierung. Bitte nur Stress machen, wenn die Vergewaltiger weiß sind. Ansonsten könnte das ja ausgenutzt werden, genau. Irgendwie. Ne? Und die Homophoben und so. Vermeintlich anderen, gruppenbezogene Menschenfreundlichkeit. Wird ja wohl noch erlaubt sein. Sich auf die Errungenschaften der Gleichstellung und eine offene Gesellschaft beziehen. Eine geschlechtergerechte feministische Positionierung hilft. Die hilft. Die hilft halt. Immer. Ja. Also bei Husten und Halsbeschwerden. Ja. Ja. Oh Mann, ey. And you have to call it all out. Ausgrenzung, Gewalt, Sexismus und Rassismus. Ja. Familistische politische Forderungen hinzuweisen. Was? Auf frauenfeindliche Position und familistische politische Forderungen. Familistisch. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Alter, ich habe Probleme. Kannst du dir jetzt mal Gedanken machen, Abel, ja? Mit Frau und Kind? Ja? Ja. Wie familistisch du bist. Ja, typisch Cis-Heterofaschismus. Ja. Aber hallo. It's over 9000. Krampegino aus dem Internet? Krampegino aus dem Internet. Weiß nicht, guck doch mal nach. Die führen am Ausgang, glaube ich, Buch. Oh. Na gut. Aber mehr von dem Kram brauchen wir es, glaube ich, nicht geben. Nee, wie gesagt, es ging mir eigentlich um diesen Gender, dass da halt wieder mal so vermischt wird. Gender. Ja. Kanada lässt die Gender fließen. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, über diese Bill C-16, die ja jetzt ein Law ist. Und die Probleme dabei haben wir letzte Woche schon besprochen und das, die Taz hat das jetzt auch gemerkt. Aber bei denen ist es hier alles eitel Sonnenschein. Bei denen ist alles schön. Und wie sie das hier dann irgendwie formulieren. Hasspredigten gegenüber, genau. Transgender werden illegal. Genau, das ist das, was die. Und da müsst ihr euch einfach einen Jordan Peterson vorstellen. Und die Sachen, die der sagt, weil das ist nämlich das, was die Taz hier Hasspredigt gegenüber Transgender nennt. Das ist nämlich genau das. Inhaber von Reisepässen und Ausweisen künftig auch neutrales Geschlecht wählen können. Was ist denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Tadschikistan oder irgendwie sowas bei uns sagt, da mache ich nicht mit, bei mir dürfen keine Neutralen einreisen? Ich glaube auch, dass das dir, wenn es um Reisen geht, eher Probleme machen wird, einfach in ein anderes Land einzureisen. Das ist ja auch so, dass du... Da musst du nicht mal in ein anderes Land gehen. Martha, dir hier, Witzorek hat die Woche getwittert, oh, unglaublich, eine Transperson wurde wegen alten Fotos in Jahreskarte die Mitnahme bei der BVG verweigert. Ganz schlimm halt. Ja. Ich meine, da kann man halt auch mal sein Foto wechseln, wenn man sein Gesicht wechselt sozusagen. Ja. Ja. Aber gut, ist natürlich total transfeindlich, dass der mit einem Foto von irgendwem anders da vielleicht fährt. Das wird auch keinem einfallen. So. Nee, nie im Leben. Das ist auf jeden Fall trans. Das wird auch keiner ausnutzen oder so. Würden auch die Menschen nicht machen. Ja. Aber ich bin dafür, dass Kanada einfach den Leuten eine große, dicke Schneeflocke in den Pass stempelt. Ja, vielleicht doch. Oder so eine Schneeflocke auf so einem, was ist das, Ahornblatt? Nein. Ja, die Schneemexikaner halt. Ja. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall so ist das denn hier. Und dann, wenn ich schon dieses Titelbild sehe, mit dieser extra angemalten Bank. Ja. Ja. Und die Woche habe ich einen Tweet gesehen von einem Polizisten, er hatte gerade das Auto abgeholt vom Bekleben mit dem Pride irgendwas Dingsbums und das halbe Polizeiauto mit Regenbogen vollgeklebt. Das zahlen alles Menschen. Ja. Ja, denen vor allen das kackegal ist, ob du bei der Bank ja, über die Gebühren zahlst, also, ob du bei der Polizei über Steuern noch geiler. Zahlst. Für die Polizei finde ich es noch viel geiler. Also stell dir mal vor, du bist irgendwie so eine, der meint die virulente Homo-Lobby und so. Und dann kommt da original ein Polizeiauto mit einer Regenbogenfahne um die Ecke. Und da bin ich auch nur zufällig drauf gestoßen, weil dieser Polizist nämlich irgendwen angeschrieben hat, so, ich habe dich gerade Twitter gemeldet für deine Hasssprache. Ach du Scheiße, ja. Ich dachte mir so, ey, das ist eigentlich eine Idee für ein Maß. Ne? Wenn Polizisten irgendwie. Es gibt nicht nur die Scharia-Polizei. Gibt es nicht nur die Scharia-Polizei, sondern auch noch die Regenbogen-Polizei gleich noch mit dazu. Ja, gute Idee. Mach weiter. Vielleicht sollst du in die SPD eintreten, dann hättest du Chance. Ja, ich glaube auch. Ich hab's wieder falsch gemacht. Ne? Aber es ist leider ein ideologisches Problem bei mir. Ich komme da nicht mit klar. Ja, und in der SPD, da muss man schon auch echt gewissenlos sein. Anders als in den USA findet in Kanada kein Kulturkampf um Transgender statt. Ist das nicht schön? Ist das nicht gut, wenn einfach alle Leute sagen, ja, wir wollen so ein dämliches Gesetz, wo jeder irgendwie ankommen kann und sagen kann, du hast mich diskriminiert. Das wollen wir auf jeden Fall. Ich finde es halt auch interessant, dass halt so vor 20 Jahren Transgender halt eine Identität war, sondern eher sowas, wo man halt am Wechseln ist von der Identität. Also du bist dann am Ende dann weiblich oder männlich, aber du bleibst nicht in der Mitte stehen. Eigentlich ist jetzt es das immer noch, aber halt bei der Schneeflockenfraktion nicht. Ja, aha. Aber ja, wir, ja. Ja, ich hab die nicht mal in die Fresse gehauen. Kommen wir nun zu Gewalt gegen Frauen. Ja, das ist hier so eine. Du musst mir nicht in die Augen schauen, sonst werde ich dir in die Fresse hauen. Das ist ein Lied von der, ich habe keine Ahnung. Für den Artikel. Schwester Eva verurteilt. Genau. Die sieht auch schon so aus. Die verurteilt, ja. Die schreiben ja auch irgendwie, dass sie ihre Trademark Bräune aus dem Solarium irgendwie verloren hat, jetzt wo sie so viel Zeit vor Gericht verbringt. Ja, also diese... Ich zwinge die Mädchen, sich zu prostituieren, damit tue ich Steuereinnahmen generieren. Ja, weißt du? Ich glaub, du könntest auch Rapperin werden. Ich hab bei Pretty Woman geheult und dann der Alten eine reingekeult. Ja. Check das aus. Ja, genau. Also die Frau Müller, die krasse Frau Müller aus Frankfurt am Main. Ja. Die war irgendwie mal Prostituierte, bis ihr dann irgendwer gesagt hat, ey, du hast eine gute Stimme. Und dann hat sie irgendwie, war sie Rapperin. Und irgendwelche Mädchen fanden das wohl cool, was sie da so irgendwie erzählt von ihrer Vergangenheit. Und haben sich halt angeboten, wie hier schon steht, Einführung ins Gewerbe, also Prostitution, zu bekommen. Und unter ihrer Fuchtel wurden die dann auf jeden Fall auch gezüchtigt für alle möglichen Sachen. Also irgendwie einer hat ja geschrieben, die Wäsche nicht richtig gewaschen oder so, lauter so ein Kram. Also waren halt so ihre persönlichen Arbeits. Aber sie ist nur verurteilt worden für das Schlagen und die Steuerhinterziehung. Diese Sache mit der Prostitution ist fallen gelassen worden. Ja, also sie konnten ja nicht nachweisen, dass sie die gezwungen hat. Und das glaube ich auch noch nicht mal unbedingt, aber ja, das andere Zeug reicht ja auch schon. Also. Ich wollte einfach auch so viel Kohle machen, für die Mädchen gab es nix zu lachen. Ja. Verstehst du? Rokusant. Ja, und sie kommt auf jeden Fall auch aus einem Elternhaus mit Gewalt und so. Und ja, wie ja viele Leute immer meinen, dass sich das halt eben fortsetzt. Dass es halt eben nicht die toxische Männlichkeit ist, ne? Nicht die toxische Männlichkeit, sondern halt eben die Gewalt in der Familie generell, die sich dann irgendwie fortsetzt über die Generationen. Ja, und auch, dass sie hat ja auch dann, wenn sie von Männern misshandelt worden ist, dann wäre doch eigentlich sinnvoller gewesen, Männer zu misshandeln. Und sie hat Frauen misshandelt, also mit denen das gemacht, was mit ihr früher auch gemacht worden ist. Ja, und das habe ich hier nochmal ausgekramt. Ich wollte auch sagen, der Spiegel schreibt schon seit Wochen über diese Frau. Und auch unten steht immer der gleiche Satz, also auch wirklich wortwörtlich der gleiche Satz, dass sie eine schwere Kindheit hatte und bla bla bla. Also immer wie so eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum die das unter jeden Artikel über die Frau schreiben. Ja, weil sie eine Frau ist und deswegen ein Opfer. Was sie vertont, habt sie erlebt. Verstehst du? Ja, das ist schon ein bisschen älter, nämlich von 2015. Ja, dieses Interview, also schon vor dem ganzen Kram. Und da, das hatten wir, glaube ich, damals bei GamerGate Deutsch noch irgendwie mal behandelt. Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, weil hier nämlich so ein Kram hier irgendwie drin steht. Von wegen der Freier, der reinkam, wurde ja abgezogen. Nicht ich. Dem habe ich an der Tür alles angedreht und wenn er dann drin war, habe ich zugesehen, dass er viel mehr springen lässt, ansonsten rausgeschmissen wird. Ich persönlich finde, der Freier ist die wirkliche Nutte. Wie zieht man die ab? Ja, natürlich versprichst du einfach alles und wenn er drin ist, sagst du, ja, nee, das hast du ein bisschen falsch verstanden und so weiter. Viele werden dann sauer und müssen gehen. Wenn sie aber bleiben, dann versucht man sie noch mehr abzuziehen. Und das finde ich halt so von wegen, ja, hier, die Frauen werden nur ausgenutzt. So, ne? Die werden nur ausgenutzt. Die werden schon ausgeblendet, indem man Krankenpfleger sagt und so, ne. Und selber machen die das nie. Da würden die nie auf die Idee kommen. Das sind einfach heilige, gute Menschen, niemals gewalttätig, niemals andere Leute ausnutzen, schon gar nicht mit Sex, ne, so wie in diesem Fall. Das würde denen nie einfallen. Ups. Sexy. Zu langer Haftstrafe verurteilt, wegen was denn? Hat er sich beim Kampf für die Arbeiter so sehr eingesetzt, dass er Gesetze überschritten hat, oder was? Nee. Erhebliche kriminelle Energie. Aha, sagte der Richter. Genau, also der vermittelte eine Scheinehe und stiftete Zeugen zu Falschaussagen an. Der Obama von Altona. Genau. Na, das war's dann ja wohl. Wäre so der Bill Clinton von Altona, aber. Das trifft's ganz gut, glaube ich. Ja, das ist auch schon eigentlich die ganze Geschichte. Acht, ne? Acht Einzelstrafen. Ja, was hat er denn gemacht? Falschehe, Scheinehe. Ja, und dann halt eben probiert, die ganze Nummer zu vertuschen und andere Leute halt dazu angestiftet, falsch auszusagen. E-Mails unter falschen Namen versendet. Aber warum willst du eine Scheinehe haben? Also für was? Weil also, der damals kein Deutscher war. Der Grund, dachte der sich einfach eines Tages, es ist Sonntag. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich plane jetzt mal eine Scheinehe. Ich denke mal, um in Deutschland bleiben zu können, nehme ich mal an. Ich glaube, der Mann war Inder. Mir steht auch irgendwo drin, dass er das erste Verfahren irgendwie nicht geklappt hat, weil er irgendwie in Indien nicht weggekommen ist. Ah, okay. Und er ist schon mal wegen eines Scheinehevorwurfs verurteilt worden, okay. Super, läuft. SPD. Naja, kannst du die Leute nicht aussuchen, die da eine Partei mitmachen wollen. Stimmt allerdings. Oh, die Piratenpartei hat Geschmack bewiesen. Genau. Das war der Witz mit dem Staatstrojaner, hat er sicherlich mitbekommen. Dass sie irgendwie getwittert haben, man könnte sich den Staatstrojaner runterladen von der CDU. Und jetzt haben sie, hat hier die Piratenpartei. Die Piratenpartei hier diesen Screenshot bei Facebook verteilt mit einem gewissen Herrn dabei, den wir hier kennen. Ich habe so einen ähnlichen Tweet geschrieben, warte mal. Ja. Also, wie unsagbar arrogant ist das? An dem Tag, an dem dieses Gesetz rausgekommen ist, machen sie noch einen dummen Witz drüber, dass man sich den jetzt da runterladen kann. Also, ich habe dann noch einen Tweet drunter, glaube ich, geschrieben, das ist genau das, weswegen zum Beispiel so Diskurse aus dem Ruder geraten. Weil wenn du nicht nur sagst, nö, wir machen das, wie wir das wollen, sondern die Leuten dann auch noch dreckig ins Gesicht lachst im Endeffekt, dann ist es kein Wunder, wenn die dann vielleicht mal überreagieren. Ja, der Herr Steinhövel heißt er, glaube ich, der Rechtsanwalt, der war wohl bei dieser Anhörung zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was übrigens nächste Woche im Bundestag verabschiedet werden soll. Also das, was er hier befürchtet, nämlich, dass dieses irreparable Gesetz, wie er das hier nennt, mit einem Gewaltakt, parlamentarischen Gewaltakt hier noch durchgeboxt wird. Also quasi, dass sich die beiden Regierungsparteien da jetzt halt auf den Entwurf einigen und den dann halt mit ihrer Regierungsmehrheit dann durchbringen. Das scheint tatsächlich nächste Woche dann stattzufinden. Und das ist ja auch passiert. Also die haben sich ja geeinigt. Die werden das nächste Woche verabschieden. Ja, genau, ja. Also, ja. Nachdem die UNO gesagt hat, es geht nicht, oder die UN gesagt hat, es geht nicht, nachdem diverse Sachverständige vorher schon gesagt haben, das geht so die nicht. Die Sachverständigen auch, die sie hier eingeladen haben. Ne? Also ins Haus geholt und die haben 8-2 gesagt, es geht nicht. Ja, das sind hier die Zitate, ne? aus dem von letzter Woche aus der Anhörung. Also da haben die Sachverständigen denen gesagt, das ist verfassungswidrig, europarechtswidrig, schwerwiegende Grundrechtseingriffe denkbar, wird in Karlsruhe scheitern. Ne? Und ja, aber es ist ja alles egal, weil wir brauchen das ja wegen den Fake News und der Hassrede. Ja, und dann kam dann hier dieses Ding hier von Herrn Oppermann. Von wegen, das Netz gehört allen, die Meinung ist frei, aber jetzt geht auch die Menschenwürde ist unantastbar. Blablabla. Das ist eigentlich noch schlimmer als der Tweet von der CDU. Das ist eigentlich noch schlimmer, zumal, also ich habe da drunter auch noch geschrieben, natürlich habe ich keine Antwort bekommen, von wem auch immer da sein Account irgendwie pflegt, wegen dem Paragraph 166 StGB, ne, wie denn die Beschimpfung von Weltanschauungen die Menschenwürde gefährden würde. Ja. Das war diese Woche auch im Gange. Ja. Ihr könnt ja bei shadowban.de/tester könnt ihr prüfen, ob ihr schon verschwunden seid, so wie manch einer, den wir kennen, zum Beispiel den Doktoranden hat es erwischt bei Twitter. Moon Monkey, also Mondaffe. Genau. Diverse. Aber halt auch, wenn ich auch die Ansichten der jungen Freiheit nicht teile, finde ich es doch ziemlich frech, den Presseauftritt von einem Presseorgan zu shadowbannen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das geht überhaupt nicht. Also das. Und auch ja, aber der Don Alfonso hatte Beispiele noch von einem anderen Journalisten, der auch geshadowbannt ist. Also Journalisten und Presseorgane shadowbannen, das ist komisch. Also klar kann man Leute shadowbannen, wenn sie wirklich was Krasses machen, aber hier ist ja relativ klar, warum so Leute wie ein konservativer Journalist oder die junge Freiheit geshadowbannt werden. Aus rein ideologischen Gründen und wir wissen ja auch, wer in den entsprechenden Gremien sitzt bei Twitter. Und wer da Paraten rumhängen darf. Aber ich finde es beim Doktoranden finde ich schon auch echt hart. Also ich weiß nicht, es gibt schon Leute, die jetzt irgendwie Feministen kritisieren, die jetzt auch eine härtere Sprache oder so haben, aber ich finde es beim Doktoranden, das ist eigentlich sehr zivil und human, wie er seine gut durchdachte Kritik raushaut. Und da finde ich das dann halt schon irgendwie sehr hart, dass er dann geshadowbanned wird. Weil bei ihm kann man jetzt wirklich nicht von der Form her sagen, dass er das irgendwie assi macht, was er macht. Also, weißt du, ich, keine Ahnung. Ich finde es da einfach nur hart, dass er, wenn er jetzt irgendwie Funk kritisiert, dann hier die AA-Stiftung mit ideologischen ähnlichen Talking Points, die meisten Channels im Funknetzwerk, dann noch im Trust und Safety Council rumhocken und dann hier an Doktoranden halt bannen. Das ist halt schon irgendwie assi. Also, und ich weiß, dass der Begriff Kulturmarxismus umstritten ist, aber wie nenne ich das denn, dass die Leute mit denselben ideologischen Talking Points irgendwie jedes Mal Gewehr bei Fuß sind, wenn es darum geht, irgendwo Sprache zu regulieren oder Leuten auf Twitter scheiß Shadowbans zu geben. Also, weißt du... Was? Hier, der Price Small schreibt gerade im Chat, Stapelchips auch. Ach du meine Güte. Und Jordan B. Peterson. Ach, super. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ja, das ist halt schon hart. Also, weißt du, ich meine, bei manchen Accounts kann ich schon auch verstehen, auch wenn ich es trotzdem schlecht finde, aber da kann ich noch irgendwo sehen, warum das gemacht wird. Aber jetzt, keine Ahnung. Peterson, was macht der denn? Also, der tut sich doch nicht Assi geben. Oder der Dr. Rand. Oder der Stapel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Und wir erinnern uns an den netten Herrn, ich glaube von der CDU war er, der gesagt hat, dass es kein Overblocking geben wird. Was ist das denn hier? Sie streichen Leute, die potenziell irgendwie Sachen sagen könnten, die ausnahmsweise mal auch vernünftig formuliert von vielen Dinge ansprechen, die Medien halt nicht haben wollen. Und das passt den Medien nicht. Die hätten gerne weiterhin die Meinungshoheit. Es vergiftet halt das öffentliche Klima aufs Übelste, was da gemacht wird. Also. Ja, Meinungshoheit, das war schon ein gutes Stichwort. Es gab wohl gestern und heute in Süddeutschland bei der Zentrale von der Naumann-Stiftung, das ist dieser Think Tank von der FDP, gab es hier diese Veranstaltung wie Populismus, Fake News und Hate Speech, Demokratie, Medien und Meinungsbildung herausfordern. Und das ist dann wohl ja angeblich eine Liberalismus-Konferenz, wenn man sowas klärt. Eingeladen wurden noch nur irgendwelche Leute, ja, so wie die Dame hier mit ihrem Workshop. Meinungshoheit gewinnen und behalten, Framing und Narrative in Online-Medien. Da ist mir echt eine Ader geplatzt, ey. So ein Aber Schwachsinn. Aber wie geil, dass die Leute immer die passenden Namen bekommen, oder? Nimmer froh. Genauso siehst du aus, genauso klingt dein Thema, genauso, genauso, genauso. Das ist wirklich Meinungshoheit gewinnen und behalten. Wo sind wir? Im Kulturkrieg oder was? Ja. Oh. Scheinbar. Ja, ist übel, ne? Also, Meinungshoheit gewinnen behalten. Also, bei dieser ganzen Veranstaltung, da waren ja nur so Leute wie dieser Herr hier, der Hannes Ley, ich bin hier, Initiator. Der war heute Morgen da, das habe ich mir auch komplett angeguckt. Das war auch ganz schwer zu gucken, auf jeden Fall. Also, richtiger Schwachsinn. Der hat auch nur gemeint, so von wegen, ja. Ich fand es vor allem krass, wie er gleich nach Geld gefragt hat. Und wir sind nur ein kleiner Laden und wir brauchen Geld und Facebook könnte uns doch da Geld geben und wir brauchen Geld und ganz dringend brauchen wir eine halbe Stelle mindestens, weil ich kann das alles, ja, wir brauchen Geld. Das war so widerlich. Ja, jedenfalls dieses Ich-bin-hier-Ding, falls ihr nicht wisst, was das ist quasi so ein Trollkollektiv, muss man eigentlich sagen, ne? Also von Leuten, die da irgendwie in irgendwelchen Kommentarsektionen halt ihre pro, größtenteils pro Flüchtlingskram uninformierte Meinung dann da irgendwie zum Besten geben, um halt eben, ne, mit dieser berühmten Counter-Speech, und das ja heißt, dass wir die unbedingt brauchen. Und die Leute fühlen sich halt dazu berufen, das zu machen, vor allen Dingen er hier. Und er hat halt in diesem Vortrag auch gemeint, dass er damit angefangen hat, weil sein guter Kumpel hier, dieser Heini mit der Kein-Geld-für-Rechts-Kampagne, so einen Shitstorm abgekriegt hat. Und das ist eigentlich auch unmöglich. Also, ne, diese komische Kein-Geld-für-Rechts-Kampagne, wir erinnern uns, das war von wegen so, ja, hier bei Breitbart und so, da gibt's ja Google-Werbung. Und deswegen müsst ihr da jetzt irgendwie die Werbung rausnehmen. Einfach nur, weil die halt eine Meinung vertreten, die uns nicht gefällt. Und auch ich finde deren Taktik auch so interessant. Die suchen, also wenn sie dann sowas gemeldet kriegen, dann kommen die Freiwilligen, die gerade da sind und Bock haben und fallen dann über das Forum her oder den Chat oder was auch Ja. immer und versuchen dann mit sachlichen Argumenten die Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Das kann ich mir ganz toll vorstellen, wie sowas funktioniert. Ja. Weil da wird immer von Mobs geredet, die irgendwo hingesetzt werden, wenn Twitter einfach reagiert. Aber das da ist genau das. Einer ruft, hey, kommt Genau. her, und es wird auf der zentralen Plattform verbreitet. Und dann kann der Mob nämlich darüber stürmen und alle sind der gleichen Meinung, dass der nämlich böse ist und das, was der gesagt hat, falsch Und ist. das Und macht das er kann auch. man das austreiben. Aber da Das sieht sagt man auch er. mal wieder, wie Neuland Internet in Deutschland ist. In den USA funktioniert es das eigenständig, dass sich die Mobs bilden. Und hier braucht man sogar spezielle Initiativen, um überhaupt Mobs bilden zu können. Also er sagt auch quasi, also er ist halt so ein Verschwörungstheoretiker, dass er halt meint, dass ja, also die anderen das quasi auch machen und von ihm ist es halt eine Gegenbewegung sozusagen. Also die anderen sind ja organisiert und deswegen muss er sich auch organisieren. Und das ist auch diese alte Leier, die wir halt seit ewigen Zeiten schon irgendwie hören, von wegen organisierte Liebe, weil Hass organisiert ist und dieser ganze Quatsch. Ne? Genauso ist es bei denen auch, aber wenn die es natürlich auch machen, dann ist es ja auch gut, weil das sind ja die Guten. Ne? Also, tue nichts, von dem du nicht willst, dass man es dir tut, so nach dem Motto, aber bei denen ist es dann anders, da ist es dann irgendwie, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auf jeden Fall den anderen zu, wenn sie die Bösen sind. Dogpiling ist das. Ganz schlimmes Dogpiling. Ja, das ist eigentlich auch, das fand ich einfach von der Überschrift her fantastisch. Passt halt auch so in unseren Themenkosmos sozusagen. Und auch wieder so eine Idee für ein Maß vielleicht. Ja? Militärregierung will Journalisten konstruktives Fragen beibringen. Guck mal, wir Ja, gründen das ist dafür doch. 43 NGOs und neue deutsche Medienmacher und all das nur, um dicke Leute Brain zu waschen, damit sie die richtigen Pronomen und Sternchen und Unterstriche verwenden. Und die machen das einfach richtig. Die sagen, hey Leute, kommt vorbei, gibt irgendwie einen Imbiss und dann erklären wir euch, wie man konstruktiv fragt. Und dann macht ihr das halt so oder wir hauen euch auf die Fresse. Ist doch viel einfacher. Ja. Dieser ganze Demokratiekram bringt doch nichts. Genau, bei dem nicht so. Lass mal abschaffen. Ja, Menschenrechtler vermuten dahinter eine Einschüchterungstaktik. Die Ach was. Ach was. Ach komm. sind wenigstens effektiv, weißt du? In Deutschland musst du da über die Demokratie-Lebensstiftung und verschiedene NGOs Gelder fließen lassen und einen Haufen Workshops machen und hier sind sie ein bisschen direkter, weißt du? Das ist, bewundernswert. Ja, apropos Journalisten und ihre wunderbaren Haltungen und Einstellungen und so weiter und so fort. Es gab hier vom Frauenrat diese, so eine Veranstaltung. Ich glaube, wir hatten das auch mal das Programm irgendwie durchgelesen vor ein paar Wochen. Und da ging es ja um Rechtspopulismus und ja, so diese Expertin hier sagt, unsere Arbeit wird in Frage gestellt, einfach weil wir weiblich sind und weil wir feministisch sind. Nee, also So ist das. generell stelle ich Arbeit nicht in Frage, weil sie weiblich ist, aber wenn jemand mir sagt, er tut ein politisches Konzept verfolgen, ob das jetzt feministisch oder kommunistisch oder was weiß ich was, das bin ich einfach manchmal kritischer. Einfach, weil wenn du politisches Konzept nach außen hin festtragen musst, welches Konzept es auch immer ist, fragt man halt gerne nochmal nach, weil ein Bias ja durch Politik entsteht. Und wenn du breit trittst, dass du Feministin bist, dann könnte das durchaus auf deine Arbeit abfärben. So. Keine Ahnung. Also. So irgendwie. Ja, auf jeden Fall wird hier geworben für starke Vernetzung. Man auch dem rechten Angriff trotzen kann. Also da haben wir schon wieder diesen Kram, ne, von wegen, ja, hier bildet Banden, macht sie platt. Tralala, wenn wir es machen, ist es gut. Wenn die anderen machen, ist es Hassmob. Ja, das haben wir ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angesprochen, ne? Das Doppeleinhorn. Doppel-Einhorn, ja, ich glaube vor 2 Wochen sogar. Ja, das ja auch 50.000 Euro teure Rohrkrepierer-Projekt aus dem Saarland. Das ist sogar 60.000? Ich glaube, es waren 60. Ich hab auch 50 gelesen, also. Okay. Aber was mich daran eigentlich, da ist es schon im zweiten Absatz. Nee, noch eins runter. Geht es um Netiquette, bla bla bla. Hier, und in diesen Zeiten trauere ich. Nee, jetzt hast du es einmal mit Profis. Diesen Zeiten brauche ich, genau. Diesen Zeiten traurig ich hinterher. Jetzt ist Hass im Netz der neue Dauerbrenner. Ein Thema, das mich ratlos werden lässt. Was tun? Auf UN-Ebene haben im Jahr 2015 die Gaming-Experten Zoe Quinn und Anita Saki ihre Erfahrung als Mobbing-Opfer der Gaming-Szene geschildert. Die Handlungsempfehlungen, die sie der Politik geben und die mir übel aufstößt, lautet Regulierung. Also grundsätzlich am Ende ja gut, aber Gaming-Expertinnen, warum die beiden als Mobbing-Opfer in der Gaming-Szene? Das ist eigentlich schade, weil dieser Artikel im weiteren Verlauf so ziemlich vieles richtig macht und sagt, was soll der Blödsinn? Und man muss manchmal auch Dinge aushalten, die gesagt werden, und muss nicht gleich irgendwie ein Doppeleinhorn finanzieren. Aber das war dieser Absatz, der mir halt echt auf den Sack gegangen ist. Wie das. Ich habe sogar einen Kommentar geschrieben, aber da glaube ich nie wieder was zu gehört. Oder kannst ja mal am nächsten Archiv, ne? Ja. Gut. Aber warum? Warum dieser ganze, warum informiert sich niemand über diese Geschichte, sondern blabbert alles nach? Gaming-Expertin Zoe Quinn und Johnny Dasser. Ja, die spielen auf jeden Fall ihre Spiele. Da haben sie auf jeden Fall an dem Tag auch getan, ihre Spiele gespielt, wenn diese Experten sind. Hass-Simulator 3000. Gesagt, ansonsten nicht schlecht, aber über Gamergate lernen wir nochmal was. Hm? Du fragst, warum die sich nicht informieren. Die tun das doch. Das ist doch schon Information, die sie haben. Sie hinterfragen diese Informationen nur nicht und wollen nicht irgendwie andere Sachen sehen. Die bekommen einfach schon mitgeteilt, ja, alles, was du für Gamergate hörst, ja, das ist sexistisch und das kannst du ignorieren. Und ja, so, es ist traurig. Und was ist das jetzt, die Weltherrschaft? Also ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie viel Steuergelder in diese Webseite geflossen sind, beziehungsweise Gebühren, weil die ist, also auch auf mehrfache Nachfrage wurde mir nicht von Arte und Bayern Bayerischem Rundfunk mitgeteilt, wie viel Geld an diese Sache geflossen ist. Wir sehen hier unten Bayern, Arte und auch noch die umliegenden öffentlich-rechtlichen hier. Ja, das sehen unsere Zuschauer jetzt nicht, weil da die Affen davor sind, aber prinzipiell stimmt das ja. Also da sind ORF, Bayerischer Rundfunk, Arte, Schweizer Rundfunk und der Zukunftsfonds der Republik Österreich haben uns das hier gebracht. Zukunft, ja. Die präsentieren uns die Weltherrschaft, ja. Ja, also den Link seht ihr oben, da könnt ihr selbst nochmal drauf gehen, dann seht ihr es besser. Also dann kriegt ihr auch noch eine Video-Einführung, die hier jetzt schon abgelaufen ist, aber die ist halt bla bla Verschwörungstheorien, bla bla bla bla bla, das Übliche. Und dann kannst du dir hier deine eigene Verschwörungstheorie zusammenklicken. Also du musst dann überlegen, wer die Verschwörer sind, die sich da zusammentun. Also ihr seht schon, es ist sehr ernst. Es ist wieder mal so ein Fall von Satire, die ihnen eigentlich auch nur doofe machen können. Ja, dann wird dann halt erklärt, warum, was die motiviert, bestimmte gesellschaftliche, also das ist eine Verschwörungstheorie, dass die persönliche Freiheit des Menschen eingeschränkt wird, dass Leute Gier nach Macht, Geld und absoluter Kontrolle haben, ist natürlich auch eine Verschwörungstheorie. Ja. Ist auch noch nie so passiert. Also, das ist noch nie. Also, da gab es noch nie Probleme. Also. Ja, und dann hier, ne? Also die übermächtigen Widersacher verfolgen ihre Ziele so klug, dass wir die anderen das gar nicht merken. Schlafschafe. Das Problem ist aber halt, was ich dabei habe, hier werden Sachen durcheinander geworfen und das meiner Meinung nach mit Absicht. Wie gesagt, eben hier diese irgendwas Verschwörungstheorie, und die dreht sich darum, dass die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen eingeschränkt werden. Kann das irgendjemand abweisen, dass in unserer momentanen Welt die Rechte des Einzelnen eingeschränkt werden? Nein, kann keiner ablehnen. Aber es kommt trotzdem in diesem Brei vor, weil Also ich habe langsam so die Theorie, dass es jetzt, wo die Linken nicht mehr links sind, sondern queer, dass es jetzt darum geht, auch den letzten Rest von Klassenkampf sozusagen zu zerstören, indem man ihn den Rechten in die Schuhe schiebt und dann sagt, guck mal, die Rechten sprechen immer vom 1%, die meinen die Juden. Ja, so. Und die wollen hier, die sind nur neidisch, die Rechten, bla bla bla. Und dass dieses, das wird unser neues Narrativ werden. Die Queer-Linken, die nisten sich einfach da schön ein bei ihren gemütlichen Jobs im Journalismus, Aktivismus mit den ganzen staatsfinanzierten Konferenzen. Und ja, für die anderen bleibt dann nichts mehr über, so ungefähr. Was wenn die Revolution machen, dann losgeht, ja, dann werden eben diese Leute als die Bourgeoisie angesehen und werden dann zerstört, ne? Das sind die ersten Menschen, die an die Wand gestellt werden, wenn die Revolution kommt, sagt zumindest eine aus der Zukunft zu uns gelangte Ausgabe der Enzyklopädie Galactica. Ja, mit welchen Mitteln versuchen die das? Gekaufte Medien und Politiker ist ein Mittel der Verschwörungstheorie, ne? So genau wie Gedankenkontrolle und Hypnose. Sogar ausgewachsene Kriege, ne, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angezettelt werden. Ach was, nee, das ist eine Verschwörungstheorie. Wer macht denn sowas? Gleich mal ein paar Sachen. Ab 45. Ne? Gleiwitz, macht keiner sowas. Aber, ja, aber mit falschen Tatsachen, so wurde doch der Irakkrieg vom Zaun gebrochen. Das ist doch noch nicht mal. Nein, du bist ein Verschwörungstheoretiker, Ebel, zieh den Hut auf. Aber das ist doch Mainstream-Narrativ, dass der mit einer Lüge begonnen worden ist. Das ist doch ja noch nicht mal mehr. Also, weißt du, so, das war doch damals eine Manipulation der Medien. Ja, aber wenn das alles, wenn an sowas zu glauben, alles rechts ist, Abel, weißt du, wie einfach es dann der Rest der Politik hat? Alles Unbequeme, du bist rechts. Alles Hinterfragende, du bist auch rechts. Da kann man Leute aus Parteien werfen, wenn sie sich verblabbern und so weiter. So kann man die Unzufriedenen schön in der Ecke stellen. Das ist ja eigentlich so die Weiterentwicklung des Mantras von solchen Leuten, von dogmatischen Leuten, von wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Ja, das ist so. Oder hier so historische Analogien zitieren, ist falsch. Also wenn ich von Weimarer Zuständen spreche oder von Vorweimarer Zuständen bei dem, was ich beobachte, ist das Verführungstheorie. Was sind das für Wahnsinnige, die sowas machen? Und warum bezahlen wir das mit unseren Fernsehgebühren? Ja, weißt du, dann hat so ein Projekt dann wahrscheinlich so 46.000 Euro gekostet. Ja, weil sie eine Webseite gemacht haben. Und jeder einzelne der Filmclips, die hier laufen, wenn du mal dann in die Infos dazu guckst, jeder einzelne Filmclip ist CC3.0 oder gemeinfrei oder sonst irgendwas. Also sie haben nichts an irgendwen dafür gezahlt. Guck mal, die vulgäre Analyse. Ja, und am Ende kriegst du halt jetzt dann so ein aus deinen Antworten zusammengestelltes Video präsentiert, wo dann nochmal, hier der Dentist bestrebt nach dem Totalitären, bla bla bla, weil er das perfekte Lächeln erzwingen will. So ein typischer schlechter Kopfverlag-Informationsfilm wird uns dann da präsentiert als Verschwörungstheorie. Aber gleichzeitig werden den Leuten halt auch diese ganzen völlig stichhaltigen Sachen untergejubelt, ja? In dem Vorspann. Das hier ist Satire, aber der Vorspann ist es nicht. Vor allem hätten sie auch wirklich mal was mit dem Geld Anständiges machen können, anstatt irgendein Schwachsinn hier. Die könnten mal wirkliche Verschwörungstheorien nehmen und diese dann debanken. Ja, so mit Argumenten, so mit Quellen, so mit Nachweisen, warum es stimmt, was da steht und warum da nicht stimmt, was da steht. Aber das wäre ja nicht so Top-Keck-Lell. Vor allem ist das auch nicht das irgendwie lustig. Arbeit. Aber, das ist ja nicht mal lustig. Das wäre doch voll die Arbeit, wenn du das dann tatsächlich die Bank. Ja, die werden bezahlt. Für was wird man denn bezahlt im Leben? Für Nichtarbeit? Also die werden auf jeden Fall für. Ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat. Ich will es wirklich nicht wissen. Und dann hast du auch schon 4 verschiedene Fernsehsender, die das sponsoren. Diese tolle Webseite. Und den Zukunftsfonds Österreich. Das ist der beste Fonds, den es je gegeben hat. Und wenn jeder nur ein Traui gegeben hat, ist das schon zu viel. Jetzt stell dich vor, die haben wirklich gerade irgendwie so Sachen zusammengeworfen und es stellt sich raus, dass so eine Verschwörungstheorie wirklich existiert und die Leute bekommen kalte Füße und fangen an auszurasten und sich selbst so bloßzustellen. Was ich höchst problematisch finde. Ist die Tatsache, dass sie mich dazu auffordern, dieses Video hier zu teilen. Also ich soll diese Fake News jetzt direkt in die sozialen Netzwerke tragen, oder was? Also was mich triggert, ist schon dabei dann. Also was mich triggert, ist, dass Teilen groß geschrieben ist. Nee, es geht direkt zu Facebook hier. Video teilen. Teilen groß geschrieben. Ja, Alter, das ist, da haben sich dann die Österreicher und die Süddeutschen und Arte und die Schweizer darauf geeinigt, Teilen groß zu schreiben. Aber es ist keine Verschwörung. Ja, für mich ist auch Windows besser von der Oberfläche, weil da ist neben Neustart auch immer noch ein Herunterfahren. Hm. Das würde ich hier auch sehr gern tun. Ach, ja. Die Weltherrschaft. Juhu, und von einem Ding ins nächste. Das ist, da bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Ich glaube auch über diese Weltherrschaftsgeschichte. Also manchmal im Neuland, ja, da liegen Sachen so verbuddelt und der Sand der Zeit wird dann weggespült und dann sieht man hier sowas. Ja, aber den kann man auch spenden. Ist doch auch cool, oder? Also hier, das ist halt eine Seite, die sich an Kinder und Jugendliche zum Thema halt auch Hate Speech etc. pp. Mobbing, Cybermobbing und sowas engagiert. Ist halt nur wieder so ein Punkt. Wie viele von den Initiativen haben wir? Kann die mal jemand durchzählen? Brauchen wir so viele? Ist das alles zielführend? Ja, ohne Spaß, das wäre eine Vollzeitstelle, wenn du einfach nur eine Übersicht machen würdest von den verschiedenen Initiativen und dann einfach das Netzwerk von den Initiativen selber auch beleuchten würdest. Das wäre ein Vollzeitjob, das einfach nur zu kategorisieren, ohne näher noch irgendwo kritisch was nachzufragen, sondern einfach nur das aufzuschreiben, zu erfassen. und auch ohne Verbindung von einer Initiative zur nächsten, ja. Einfach nur die Auflistung von den Einzelnen. Das gibt's nicht. Verbindungen gibt's da immer. Auf jeden Fall Rechte im Internet, als ich das gelesen habe und die Schwarze gesehen habe, ich gedacht, es geht um Recht. Rechte im politischen Sinne und nicht im... Nazis. Nazis im Netz. Aber scheinbar geht es hier, also entweder geht es um Diskriminierung von Paragrafen. Siehst du doch hinten, die europäisch aussehende Frau hat einen Laptop und die davor nicht. Also, ich habe das eigentlich in die andere Richtung. Ich habe das gerade weggenommen. Machst du das vom Melanin-Level abhängig, ob das europäisch aussieht oder nicht? Hier, he was krank, European, also hier Goethe, der war schwarz. Informier dich mal. Sie hat hier die Paragraphen, weil das Recht auf ihrer Seite ist von der Europäerin. Ja. Wo sind denn da die Männer? Mir fehlen da die Männer auf dem Bild. Die haben kein Recht, die brauchen das die nicht. Die Männer sind in den Paragraphen drin. Die haben die Macht schon. Also ich habe bei dem Rechte im Internet eigentlich nicht das untere Bild assoziiert, sondern das obere. Das ist dieses soziale Netzwerke, das sind die Rechten, die im Internet sind. Ja aber keine Ahnung, also ich habe hier so jetzt so ein bisschen rumgeklickt. Und im Umgang mit Beichtseiten, da gibt es eigentlich nur eine Regel und die ist, nicht hingehen. Ja, also, aber ich muss sagen, es geht. Also diese Seite, es ist nicht alles Quatsch, was da steht und ich habe jetzt auch noch keine Hate Speech-Definition irgendwie gefunden, die irgendwie böse ist oder so. Aber wer weiß, was diese komischen Scouts dir irgendwie ins Ohr setzen würden, wenn so die Praktikantin hier... Wenn du die anschreibst. Aber ansonsten. Ja, es ging mir jetzt auch nicht um eine Wertung. Ich habe nur gesehen, es gibt wieder noch ein Ding, was gestopft werden muss von irgendwoher. Ich weiß gar nicht. Guck doch mal bei Über oder so. Medienanstalten waren das hier irgendwie, ja. Medienanstalten, ja, okay. Ja, und kann ich der freie Markt eigenständig da irgendeine Jugendseite aufziehen? Muss das alles staatlich gefördert sein eigentlich? Also, ich keine Ahnung. Ja, muss es. Bei Scouts, da gehen wir da nochmal drauf, bei Scouts. Da gibt es Scout werden. Was muss man tun, um Scout zu werden? Muss dich ausbilden lassen. Eine Ausbildung, oh. Mhm. Von den Experten. Ja, toll. Okay, und wer sind die Experten, die einen dann schulen? Suki, Susie Grime, Elliot Tender und Ja, ne? Das ist, glaube ich, eher so da, wo das Problem ist. Also wenn es nicht selbst die Leute schon, nicht wenn die üblichen Verdächtigen schon sowieso dran sitzen, werden sie reingeholt, eben als Experten. Das ist zusätzlich noch ein Ding. Also das ist so schlimm. So, das sagen wir es 1 plus 1 war. Mann. Ja, man muss ja ein gewisses Niveau sicherstellen. Aber ja. Ja, also, was die CDU reitet, das muss sowas so, wir gewinnen ja eh egal, was wir machen, sein, oder? Ja, das ist das auch. Ja, auch weil, wir sind die Guten halt. Ne? Also, diese Nummer mit diesem Hashtag, den ich überhaupt nicht in den Mund nehmen will, weil er so dumm ist. Ja, ich habe die Woche über schon gewitzelt, dass das das Geräusch ist, was du machst, wenn sie dir so einen Sack über den Kopf gezogen haben. Ja, irgendwer hat auch gemeint, das wäre das, wenn das Geräusch, dass das Doppel-Einhorn macht, wenn es einen Haufen macht. Das könnte auch sein. Aber lass uns den Peter doch mal fragen, wie man das. Ach nee, ist das Archiv, schade. Ja, ich kann das aber auch nochmal zum Archiv rausholen, wenn das nicht gelöscht hat. Das ist doch. Die haben sich doch überschlagen, von wegen, das wäre jetzt super gelaufen, diese Nummer, und also das wäre ein super Claim, weil allein, dass die Leute drüber reden, macht ja schon so viel aus und so. Gott. Auf jeden Fall, die Webseite hat die FDP ihn weggeschnappt, also die so heißt wie dieses Zeug. Du musst noch den Ton anschauen. Ja, ich weiß, ich bin dabei, es geht nicht ganz so schnell. Nee, beim Facebook. Die CDU arbeitet für ein Deutschland, deswegen, in dem wir gut und gerne leben. Und jetzt diskutiert das Netz darüber, wie der passende Hashtag zustande gekommen ist. Nein, ich bin nicht auf der Tastatur eingeschlafen und nein, es ist auch keine Katze über die Tastatur gelaufen. Die spannendere Frage ist noch, wie spricht man das eigentlich aus? Das Taube. Ist ziemlich einfach. Fedit wie Google. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Was? Fedit wie Google. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das ist das Niveau des Wahlkampfes. Hat er nicht verstanden, wie Hashtags funktionieren? Ja, diese Leute, also mein Lieblings-CDU-Ding ist ja immer noch, wie ich damals mit einem Transparent, also 2013 in der Bundestagswahl, mit einem Transparent, auf dem nie wieder Überwachungsstaat auf dem Hannoveraner Opernplatz stand, wo mich so ein Heini von der Jungen Union irgendwie belehrt hat, was denn das soll und ob man das denn überhaupt noch lesen könnte ganz da hinten. 2 Minuten später standen so eine Truppe von Jungen Union-Leuten vor mir mit einem eigenen Transparent, das größer war als mein Transparent, auf dem Kanzlerin wählen drauf stand. Ja, das ist ja auch meine Aussage. Das ist nicht so wischiwaschi wie. Ja, genau. Außerdem haben sie da alle ihre Bratwurst gefressen und dann kam die Merkel und hat erzählt, was sie am Wahltag macht, nämlich erstmal frühstücken. Unglaublich. Das hätte ich nie gedacht. Frühstücken. Und dann kam die von der Leyen und dann haben sie irgendwie gemeint, so, ja, sie haben ja bei ihnen zu Hause jetzt einen kleinen Zoo. Und dann durfte sie mal erzählen vom kleinen Zoo zu Hause. Da habe ich mir gedacht, ja, ist prima. Wirtschaftsministerin kennt sich aus mit Nutzvieh. Alles super. Ja, aber komm, Alter, sei es immer Populismus hier, Populismus da. Ja, einfache Antworten. Inhaltsleerer wie Fedi Wuggel geht's doch eigentlich auch nicht mehr. Also, ach du Scheiße, der ist Fan von Kickers Offenbach. Das disqualifiziert ihn ja vollkommen. Das disqualifiziert vor allem Kickers Offenbach. WhatsApp-Nachrichten setzen AfD-Landesverband unter Druck. Im Netz ist zu lesen, was AfD-Funktionäre aus Sachsen-Anhalt in einer internen WhatsApp-Gruppe schreiben. Manches hat Sprengkraft. Ja, da gab es auf jeden Fall eine Menge Schadenfreude in der letzten Woche. Ja, aber... Also... Dafür, dass die deutsche Presse sonst immer bei Leaks so zögerlich ist, irgendwas zu machen, haben sie sich hier ziemlich schnell draufgeworfen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Hat so ein bisschen ausgesehen, als hätte es gepasst, ja, diesmal. Ich verstehe das nicht. Ja, aber hat nicht die Reschke gesagt, dass es frech ist, Sachen zu veröffentlichen, an denen er keine Rechte hat? Zu der Doku, ja. Doku. Und dann finde ich das natürlich auch frech, wenn hier jetzt dann das aus der Gruppe einfach veröffentlicht wird, weil die Reschke hat mir das erklärt. Sei denn die Reschke sieht es hier anders. Da muss ich nochmal die Reschke fragen. Weil Rechtsgrundlage Frechheit. Ja. Genau. Sie werden der Frechheit angezeigt. Nein. Nee, aber hier, ohne die Medien zu kriegen, was? Ohne die Medien zu kriegen, keine Macht, das ist einfach so. Du musst schon der kleine Doktor und was? Das wusste schon der kleine Doktor und selbst die 68er Arschlöcher haben das erkannt und geschafft. Wir müssen die Medien unterwandern, sonst wird es ganz schwer. Aber dann der zweite, also den ersten Satz würde ich so stehen lassen, aber der zweite Satz ist dann halt schon richtig dumm. Mit der Machtübernahme muss ein Gremium alle Journalisten und Redakteure überprüfen. Sieben Chefs sofort entlassen, volksfeindliche Medien verbieten. Ja, also, genau. Da hat er jemand, der so eine Scheiße schreibt, der. Ja, und vor allen Dingen das nochmal so zum Thema, ne, für die Leute, die uns fragen, ob wir nicht Bock irgendwie alternative Medien werden oder so und uns nicht mehr für die AfD einsetzen sollten oder so. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob das echt ist, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es da auch so Durchgeknallte gibt. Wir haben ja auch diese Ausschnitte schon mal gesehen. Ne? Ja, aber Zensur ist ja doof. Ne? Wenn man selbst davon betroffen wird, ist es kacke. Aber das heißt ja nicht, dass man das unbedingt so sein lassen muss, ne, mit der Zensur. Man muss einfach selbst schneller da sein und selbst zensieren. Weißt du? Das ist ja meiner Meinung nach ist die AfD ja auch eine Partei, die auch für eine Elite arbeitet. Das ist nicht die Partei des Volkes. Ja? Die würde im Falle einer Machtübernahme wahrscheinlich schon die Gesetze benutzen, ne? Ja. Um auch was durchzusetzen, was sie wollen. Also zum Beispiel das NetzDG oder irgendwelche noch zu fassenden Hate Speech Gesetze, die sicher auch irgendwann kommen werden. Ja. Oder das schon eingeführte Abwehrzentrum gegen Fake News. Ja, da habe ich auch schon, als ich das gehört habe, ne? Das reicht doch eigentlich einfach nur, dass sich die Führung ändert und dann einfach nochmal angepasst wird, was denn jetzt nun Fake News sind. Und schon haben wir genau dasselbe Problem, aber jetzt nur in die genau umgekehrte Richtung gefiltert. Und wer leidet darunter? Ja, die ganz normalen Bürger halt, die einfach mal Informationen haben wollen und nicht schon vorgefiltert. Ja. Scheinbar steht die AfD auch dem dritten Weg nahe. Oder lobt die in der Gruppe? Sagt euch der dritte Weg was? Das waren doch auch so leicht rechtsdrallende Patrioten, oder? Ja. War so als Alternative zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus. Es sollte seinen dritten Weg geben und das ist irgendwie Mischmasch von beidem. So, ich keine Ahnung. Aber war eher rechts wie links. Nicht zu verwechseln mit Männern, die ihren eigenen Weg gehen, ja? So. Das ist was anderes. Das ist nicht der dritte Weg. Das ist der einzige Weg. Anstand reicht nicht. Ein deutscher Ableger der Black Lives Matter-Bewegung prangert Rassismus an. Natürlich tut er das. Für Schwarze ist das schmerzhafter Alltag, sagt die Aktivistin Josephine Abraku. Josephine. Oh Gott, ich sag das jetzt mal ganz salopp, aber die Schwarzen, die werden immer einen Minderwertigkeitskomplex haben, wenn nicht irgendwann mal ein mehrheitlich schwarzes Land es schafft, eine moderne Industrienation zu sein. Bis das nicht der Fall ist, werden die immer Minderwertigkeitskomplexe haben. Die werden auch dann Minderwertigkeitskomplexe haben. Die werden sie immer haben. Nein, du weißt, dass das mit dem großen Austausch gerade versucht wird, Abel. Wenn die keinen eigenen Industriestaat haben, keine Ahnung, lass es, was weiß ich, Nigeria ist ein schlechtes Beispiel, aber du brauchst ein mehrheitlich schwarzes Land, was es irgendwie als moderner Staat hingeschissen bekommt. Ansonsten, keine Ahnung, weil Black Lives Matter in Deutschland, keine Ahnung, ist nicht dieser Tariq Mossa aus den USA, der irgendwie daran glaubt, dass das Melanin in deiner Haut tut dich in der Verbindung mit dem Universum stellen und die Medichlorianer sprechen mit dir, geben dir unglaubliche Kräfte als Schwarzer und so Geschichtsrevisionismus anstellen, wo sie sagen, dass Die ganzen wichtigen Könige in Europa, die waren alle schwarz und das tut der weiße Mann verschleiern und keine Ahnung, das ist alles so, ich, was weiß ich, Black Lives Matter. Auch was sie da oben redet, dass Schwarze in den USA viel eher als Menschen mit einheimischem Pass wahrgenommen werden. Ich meine, sorry, aber ja, das ist so. Auch in, bei den Schwarzen in den USA ist es auch so, wären die Schwarzen in den USA eine unabhängige Nation, wäre es der 18. reichste Staat der Erde. Jammern auf hohem Niveau, sorry, ich keine Ahnung. Andererseits werden in den USA Schwarze auf offener Straße erschossen. Oh nein, ja, oh nein. Mehrheitlich von anderen Schwarzen. Ja. Und außerdem werden ja nicht nur Schwarze erschossen, auch Latinos, auch, Weiße, Chinesen, was auch immer. Ja, hallo, von der Polizei werden... Polizei wird auch erschossen, ja. Ja, natürlich. Von der Polizei aber nein, werden... Black Lives Matter, ja. Wenn du da versuchst, irgendwie über irgendwas anderes zu reden, was nicht schwarz am Namen hat, ja, dann bist du wie heißt's? Na, sag. Es gibt da doch so eine Bezeichnung für Leute, die dann von dem Thema dann abweichen in ganz anderes, ne? Wie heißt denn das nochmal? Ja, da musst du vorher nachdenken, bevor du deinen Mund aufmachst. Upex yes. Heißen die. Hallo? Upex. Hallo? Nee, also... Nein, Derailer, keine Ahnung. Ja, genau, Derailer, genau, dankeschön, ja. Ah, schon wieder Anglizismen. Wir müssen Sprachhygiene betreiben. Wie heißt das auf Deutsch? Entgleiser. Genauso entgleist wie Black Lives Matter in Deutschland. Schwarze Leben haben Bedeutung, Demonstration. Ja, genau. Schwarze Leben haben Bedeutung. Ja. Klingt sehr gut. Gehört das für Sie zusammen, Feminismus und Antirassismus? Es geht nicht anders. Es geht nicht, kannst du nicht auseinanderschrauben. Das hat gar keine, das ist verklebt. Das ist von Werk aus, das ist, kannst du nicht selber. Das ist so. Hat geht nicht anders. Das ist vernietet, da brauchst du Spezialwerkzeug, das habe ich nicht. Und wenn der Widerstand einen Komplex hat, müssen sie ihn auch haben. Alter, das ist aber wirklich echt ekelhaft. Das ist diese intersektionale Theorie davon, dass das alles miteinander zusammenhängt und sich übereinander legt. Und dann bist du eine ganz andere eigene Form von Schneeflocke. Och, das ist so schlimm. Initiative viele Schneeflocken. Dafür, Straßen in Berlin umzunennen. Und das ist dann, weil das nicht so schnell passiert, ist das Diskriminierung. Ihr kackt mich an. Sehen Sie eine ähnliche Entwicklung der Bürgerrechtsbewegung in den USA und Deutschland? Bürgerrechtsbewegung in den USA und Deutschland. Preußische Beteiligung am Versklavungshandel. Also insgesamt am Sklavenhandel, den die Menschheit betrieben hat. Also da wirst du ganz schön lange suchen, bis du die preußische Beteiligung findest, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Das ist einfach... Ich finde es mit dem Sklavenhandel auch immer so geil. Das heißt, ja, die Weißen, die waren Sklavenhandel, tralala. Muslimische Imperium war auch ganz groß beim Sklavenhandel. Der Name Sklave kommt von Slaven, die auch sehr gerne versklavt worden sind. Und wenn überhaupt irgendwem was schuldig ist, dann ist man das den Weißen, weil die Ersten waren, die gesagt haben, Menschen besitzen es Kacke und eine Barriere um Afrika herum errichtet hat. Das britische Empire hat Afrika boykottiert, weil die Afrikaner einen Handel draus gemacht haben, ihre eigenen Volksleute zu verkaufen als Sklaven. Ich, keine Ahnung. Die unsichtbare Hand des freien Marktes entscheidet. Das Ding hier ist auch geil, sie wird gefragt, ob sie Leute verstehen kann, die Vorteile gegen Schwarze haben und dann Drogendealer oder die Vorkommnisse in der Kölner Silvesternacht herbeiziehen. Und dann sagt sie, naja, ich verstehe das nicht, bla bla bla bla bla. Als deutsche Staatsbürgerin und Akademikerin bin auch ich in vielerlei Hinsicht privilegiert. Das Problem beginnt damit, dass diese Privilegien nicht als solche erkannt werden. Also es geht wieder nur um sie. Ja. Sie ist zwar Akademikerin und Staatsbürgerin, wird aber in erster Linie von Menschen als schwarz gelesen. Das ist ihr Problem. Das ist ihr verficktes Problem. Es geht um sie und nicht um andere Leute. Und das ganze Geschwätz darüber, dass die Menschenrechte meiner Freundin sind verletzt, da muss ich mich drum kümmern. Das ist alles nur für dich, Mädchen. Stell dich mal für den Spiegel, ey. Alter Schwede, Kriminalität entsteht nicht im Vakuum. Ja, wow, wer hätte es gedacht? Nichts entsteht nicht im Vakuum, echt, ey. Kann man da bitte irgendwie diese Phrase für die nächsten 20 Jahre vermieden? Da könntest du auch drunter schreiben, so jung werden wir nicht mehr zusammenkommen. Weißt du? So, ja, wow! Tiefgründige soziologische Erkenntnis. Wie es ist. Wir müssen einfach allen Kriminellen 1 Million Euro überweisen und dann sind wir in einer verbrechensfreien Gesellschaft angekommen. Oder wir müssen einfach ein Vakuum erzeugen in der Gesellschaft. Dann kann auch keine Kriminalität mehr entstehen. Und dann müssen wir die Köpfe vakuuminieren und dann entsteht das positive Vakuum, weil die Leute ihre Privilegien überprüfen. Dann können die Leute nur noch an Liebe denken. Nichts anderes mehr als an Liebe. Organisierte Liebe. Ja, gut, aber hier, warte, lass mal. Ist es sicher was zu viel verlangt, wenn alle Leute sich mit gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen sollen? Reicht nicht ein bisschen Anstand im Umgang miteinander aus? Sehr kluge Frage. Nein, Anstand reicht nicht aus. Und das ist es auch nicht, wofür ich und all diejenigen, mit denen ich arbeiten darf, eintreten. Und genau das ist das Problem. Wir arbeiten an unterschiedlichsten Punkten für nachhaltige Veränderungen, die keiner von uns bestellt hat. Nur ihr 2% oder so an nervigen Aktivisten habt die bestellt. Das kann etwa in Form von Netzwerken gegen Diskriminierung in Schulen und Kitas sein. Kitas. In Form von Stadtrundgängen. Fucking Kitas. Ja. Diskriminierung in Kitas. Da sind die weißen Kinder auch total privilegiert in vielen Orten. Kann ich mir vorstellen. Ja, die werden als erstes abgewischt, wenn sie sich eingeschissen haben. In Form von Stadtrundgängen, die einen Einblick geben in die deutsche Beteiligung an der Besetzung und Ausbeutung der ehemaligen Kolonien. Ja, kasteit euch, 45 reicht nicht. Wir müssen zurück bis 1914. Ja. Ey, wenn die Kinder Kolonialisierung aussprechen können, dann sind die doch schon mindestens in der Mittelstufe. Also. Ey, scroll noch mal ein Stück hoch, scroll noch mal ein Stück hoch. Da war eine sehr interessante Aussage. War hier, mit Privilegien entstehen Gewinner. Und wo Gewinner sind, sind auch Verlierer. Das ist ein strukturelles Problem. Es ist eine grundlegende menschliche Eigenschaft, sich anzustrengen. Und dass Menschen immer, wenn sie in einem Wettbewerb stehen, dass es immer Leute gibt, die dominieren werden. Und wird immer Leute geben, die sich weniger anstrengen oder gar keinen Bock haben und dann Verlierer sein werden. Aber einfach nur zu sagen, es gibt in Bereich XY Gewinner und Verlierer und dann zu sagen, dass es nur was damit zu tun hat, dass die Gewinner die Verlierer unterdrücken, ist einfach Humbug. Ja, das finde ich auch unglaublich. Dahinter steckt die Idee, dass Rassismus nicht die Norm ist, sondern die Abweichung. Also Rechtsextreme, die im schlimmsten Fall Geflüchtetenunterkünfte anzünden, aber auf gar keinen Fall die Gesellschaft selbst. Ersetze in diesem Punkt Rassismus durch Islamismus und Rechtsextreme durch Muslime. Und Geflüchtetenunterkünfte durch Boom. Ja, durch Konzerte. Ich finde auch das Ende davon, finde ich auch ganz toll, ganz unten da. Da wird Apraku nämlich gefragt, ob da eine Revolution nötig ist und ob da nicht davon geträumt wird. Und hier, ich träume nicht, ich versuche so wie alle, mit denen ich arbeite, echte Veränderungen zu bewirken. Also ist das ein Ja, du willst eine Revolution haben. Artikel 20 Absatz 4, jeder, der nicht mit den nötigen demokratischen Rechten ausgestattet ist und versucht, die Gesellschaftsordnung zu ändern. Gegen den besteht das Recht zum Widerstand. Ja, also, ja. Kulturmarxist. Ich wollte gerade sagen, es ist Zeit. Haben wir das Bingo noch nicht erfüllt von unserem Kulturmarxismus im Stream? Nie. Adorno-Kacke. Frankfurter Applaus. Hey. Ja, die Universität von Liberia. Hallo, Kinder. Jetzt sprechen wir über die wirklich wichtigen Dinge. Also, dieser Artikel ist besonders wichtig, weil ein Haufen Leute haben es nicht geschafft, in die Universität von Liberia reinzukommen. Und an sich ist die News gar nicht das wichtige Ding, sondern Liberia hat von seinem GDP oder von seinem Bruttoinlandsprodukt, ist ein Drittel von dem Geld, was der Staat einnimmt, kommt von Leuten, die irgendwo in Nordamerika oder in Europa oder anderswo arbeiten und Geld nach Hause schicken. Und solange es für einen Staat wie Liberia ein richtig gutes, einträgliches Geschäft ist, was das Brutto Inlandsprodukt stark erweitert, dass Leute von draußen Geld reinschicken, solange das in Afrika der Fall ist, dass du darauf angewiesen bist, dass Geld heimgeschickt wird, damit Lebensqualität steigt, solange werden wir Flüchtlinge haben, die über das Mittelmeer und tralala nach Europa kommen werden. Wenn man da nicht das schafft, das irgendwie zu lösen. Weil ein Drittel von dem Staat kommt einfach nur aus dem Ausland. Das heißt, der Staat, er hat gar keine großen Gründe, die Leute davon abzuhalten, auszuwandern, sondern er freut sich sogar darüber, weil so Geld nach Hause kommt. Und das Land selber wird so dauerhaft nicht entwickelt. Und deswegen ist die Nachricht wichtig. Da habt ihr es. Und was war an der Uni los? Ah, da haben voll viele Leute das Examen nicht geschafft. Also die Eintrittsprüfung in die Universität. Okay. Das kommt woher? Von Ebel. Wer hat es geschickt? Ebel. Das kommt der Ebel bereits. Ja, das ist sehr wichtig, weil es geht hier um irgendwas, was ich vergessen habe. Ja, das war doch dieser, war der Weinstein nicht der, auch so ein Professor? Das ist der Typ von dem College, wie heißt es? Ah, oh, verdammt, Evergreen. Ja. Evergreen College, der Professor, der als Rassist bezeichnet wurde und der sich, weil er sich geweigert hat, an einem rein People of Color Tag die Uni zu verlassen. Und schon wieder werden Juden von Plätzen verwiesen. Toll. Weinstein ist ein jüdischer Name. Stimmt eigentlich. Plätze sind immer besser, wenn man sie nicht erklärt. Aber scroll mal weiter runter. Aber es stimmt. Weinstein, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, also auf jeden Fall, das ist hier weiß, ne? Und dann hopefully long term we can just weed out people like Brad. Weinstein. Ja. Also das ist ja wirklich schon Nazi-Jargon, ne? Weed out people. Das ist schon bitter, das, so woke sind die dann schon. Guck mal, die kriegt doch schon so ein Bärtchen, glaube ich. Das Overblocking auf jeden Fall. We can just weed out people like Brad. Ja. Der Tweet ist fies von ihm. Es ist auch ein sehr merkwürdiger Tweet. Ja, also, er beschwert sich drüber, dass sie das nicht gecovert haben und dann war Weiß irgendwie da und hat die Schüler befragt und die sagen dann sowas wie Weed out. Warum können Leute nicht einfach auf die Gemeinsamkeiten voneinander schauen? Ich meine... Ja, endlich. Mann. Jetzt. Darauf habe ich gewartet. So, wir haben durch das Fenster gesehen, dass sie Sushi gemacht haben, Herr Marsaffe. Ja. Ja. Und das würde dann eine kulturelle Aneignung, das wird können Sie die 30 Euro gleich bezahlen? Wir von den Vereinten Nationen mögen das nicht, wenn andere Länder was von anderen Ländern übernehmen. Keine Grenzen, aber... Es ist halt auch lustig, weißt du, die Rechte sagt, Rassen, ihr dürft euch nicht mischen und die Linke sagt dann, Kulturen, ihr dürft euch nicht mischen. Weißt du, ich keine Ahnung. Was ist das eigentlich? Das ist ja dann auch kulturelle Aneignung eigentlich, wenn wir den Syrern die ganzen Leute wegnehmen und den afrikanischen Ländern, oder? Ja. Wenn die da mal nicht wieder in so einen Logikstrudel geraten. Ja, aber das kann man doch alles lösen, Mann. Hier dürfen sie ihre Kultur ja vollkommen frei ausleben, von daher ist alles okay. Ja, das ist ja ihre Kultur und sie dürfen sich ja andere Kulturen nehmen, weil sie ja unterdrückt werden von uns. Ja, also komm. Das heißt, Oktoberfest darf jeder veranstalten oder was? Genau, ja, aber Dreadlocks tragen, das ist Haram. Ah, jetzt komme ich langsam drauf, so wie bei allen anderen Sachen auch. Genau. Aber nicht schon wieder alle vergewaltigen nebenbei. Oder to make the appropriation of native cultures. Wie, dann auch nur für bestimmte oder was? Natürlich, die muss ja geregelt werden, hallo? Was ist denn native in dem Fall? Wir sind doch auch native hier. Oder würde das nur gelten, wenn ich meinen Stammbaum bis zu Hermann dem Cherusker... Du hast dieses Land nur gestohlen. Aber es ist ein interessanter Ansatz eigentlich. Dann könnte man ja sagen, so, wenn du jetzt einen Aria-Nachweis irgendwie hast, dann darfst du auch deutsch sein. Ansonsten ist es verboten. Dann darf ich auch ein Hakenkreuz tragen. Ja. Andere aber nicht. Ja. Mann, es ist so ekelhaft, Alter. Die wollen, einerseits wollen sie Kastensysteme beseitigen, andererseits wollen sie jetzt sie wieder einführen, weil es heißt, nee, die Leute sind viel zu frei. Die machen Essen und tragen Klamotten und informieren sich über andere Kulturen, wie sie es für richtig halten. Das ist... die Leute unterstützen die Infrastruktur von der Kultur, die sie mögen. Nein. Warte mal. Prevent the non-consensual taking and illegitimate possession, sale and export of traditional cultural expressions. Also dann darf ich kein Wiener Schnitzel mehr essen. Und ich darf nicht mehr irgendwie einen Tanz tanzen, der nicht in Deutschland... Oder wie? Oder ist das, bezieht sich das wirklich nur auf Sale and Export? Wenn du keinen Wiener Schnitzel essen kannst, dann isst doch einfach ein Zigeunerschnitzel. Oh, ja. Das ist auch lecker. Das ist politisch also dürfen, auch viel korrekter also, dann. Also dürfen hier die Frauen, die kein Kopftuch tragen, weil das ja eigentlich kulturelle Aneignung ist. Opex, ja, trinkst okay, du bitte? Wenn sie sich als Deutsche identifizieren, dürfen sie keins tragen. Das ist schon mal... Opex, du darfst... Ja, Opex, du darfst... Braun. Opex, du darfst dann geht nie das wieder... Ja nach diesem Haupt... Du darfst dann nie wieder ein Heidelberg aus dem Hahn trinken. Du musst bitte nur Wodka trinken, ja? Ja, Moment mal, okay? Also... Moment mal, der Russe ist doch eine Minderheit hier. Der darf doch ja, dann wieder alles, die benehmen. Aber überleg mal, wie viel Macht die hat. Also darf ich Brunnen vergiften, aber niemand sonst, weil das halt so jüdische Kultur ist. Genau. Das hast du richtig verstanden und auch selber gesagt, will ich da nochmal anmerken. Also darf ich die Weltfinanzen manipulieren und niemand sonst? Oh, jetzt kannst du mir Geld leihen. Das ist Teil deiner Kultur. Ja. Geld anlegen, das ist kulturelle Aneignung. Ich darf nie wieder Oi Wei sagen, sonst kriege ich eine Abmahnung von OPEX. Ja. Das ist so dumm. Was ist mit Grimms Märchen? Kriegen wir da eine Entschädigung für diese ganzen grauenhaften Sachen, die Disney gemacht hat? Nein. Boah, Alter, was ist, wenn in Indien irgendjemand einen Laden aufmacht und ihn Hitler nennt? Ja, das ist ja auch kulturelle Aneignung. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Dürfen die nicht machen, ne? Nee. Stimmt. Kriegen wir dann bald Lederhosensteuer für die ganzen Oktoberfests, die es überall gibt. Ja, wer weiß, ob die da überhaupt Lederhosen tragen. Der islamische Staat, der hat's drauf, der ist pfiffig. Hat man früher gesagt. Also das ist ja auch schon eine ältere News, aber ich hatte das einfach im Kopf, dass halt das oft gesagt worden ist, dass es ja unmöglich ist, dass Flüchtlinge und Dschihadisten, dass das unmöglich ist, dass das beides in derselben, im selben Menschenstrom vorkommen kann. Und ja, hier sagt halt, was war es, Europol, dass der islamische Staat Terroristen trainiert hat, wie man sich als Flüchtling ausgibt. Also. War sicher auch dieser eine, der dann bei der Bundeswehr gelandet ist. Ja. Obwohl, da habe ich ja jetzt gelesen, angeblich hat er bei der Vernehmung bei der ersten Deutsch gesprochen, ne? Fantastisch. Ja, der lernt halt schnell. Ja, gut, Jakob, was soll man da eigentlich noch sagen? Wie kann man die Augen als angeblicher Journalist so weit verschließen? Hat die RAF auch gar nichts mit ihrer Ideologie zu tun gehabt, mit ihrer marxistischen oder was? Das war alles Perversion davon. Haben die Nazis im Grunde genommen auch irgendwie eigentlich nur eine schlechte Kindheit gehabt, Jakob? Die waren böse bis aufs Blut. Ja, aber warum denn? 10.000 geistig verwirrte Deutsche übertreten die Grenze nach Polen. Was? Das waren die Nachrichten damals. Haben sich verlaufen, ja. Haben sich verlaufen, genau. Nicht alle Invasoren. Der Terror ist eigentlich nichts weiter als das Mittel, das handübliche Mittel von autoritären Ideologen. Ja. So, du schüchterst Leute so weit ein, dass du sie dann in deinen Gewahrsam nehmen kannst, in deinen Schutz nehmen kannst. Entweder indem du sagst, wir sind deine Familie, oder indem du ihnen ein Gefühl von Zusammenhalt gibst oder all so einen ganzen Schwachsinn-Quatsch. Ja, wir sind das Kollektiv. Tu für uns Dinge. Ja, und die Leute, die sich nicht hinzufügen lassen, die können auch gerne für den Terror dann als Versuchskaninchen verwendet werden. Hashtag Truck of Peace. Das sind einfach nur Arschlöcher, Opex. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Lastwagen verbieten. Man muss doch wohl ganz klar darüber nachdenken, warum diese Leute existieren und was sie denn nun wollen. Ich meine, es ist doch so dämlich, einem Terroristen zu sagen, nein, du bist kein Terrorist. Das hat nichts mit deiner Religion zu tun. Und er so, ja, doch schon alles. Und so, nein, hat es nicht. Nein. Ja, apropos, das hat nichts mit Religion zu tun. Die liberale Moschee. Liberale Moscheen. Das ist eine Verfälschung der Religion, sagt die türkische Religionsbehörde. Und das Lustige ist, dass sie die halt eben als Verfälschung der Religion bezeichnen, weil da halt eben Frauen und Männer gemeinsam beten dürfen und die Imamin eine Frau ist. Und die schieben das dann. Steckt Gülen dahinter. Genau, die schieben das auf die Gülenbewegung. Und der Witz ist, die Gülenbewegung sagt: Nein, wir haben nichts damit zu tun und außerdem, das ist nicht islamisch. Wo war das hier? Ja, aber das ist ja auch nicht das Einzige. Es gibt auch schon eine Fatwa von einem ägyptischen Religionsinstitut irgendwo. Distanzierte sich nach der Öffnung von der Moschee. Diese Moschee entspricht nicht unserer Vorstellung des Islams. Also da habt ihr es. Die Leute sind sich einig. Wir haben es geschafft. Deutschland hat es mal wieder geschafft. Wir haben die Leute geeinigt. Die Imamin trug kein Kopftuch. Dianet kritisierte mit diesem Vorgehen die Grundsätze unserer erhabenen Religion missachtet. Es handelt sich um Bemühungen, die Religion zu untergraben und zu zerstören. Die Behörde lief gläubige Brüder auf, sich nicht provozieren zu lassen. Das ist krass. Also, das tut mir leid, das ist die Dianet. Das ist die direkt übergeordnete Körperschaft der DTIP. Ich wäre dafür langsam aber sicher, die DTIP nicht mehr nur an irgendwas, nichts mehr zu beteiligen, sondern zu verbieten. Ganz einfach. Weil das ist nichts weiter mehr, nachdem die gesäubert worden ist, als ein Sprachrohr von Erdogan. Hier, genau, hier die Fatwa-Behörde hier in Ägypten, da unten steht es auch nochmal. Ne? Und dazu kommt dann noch das hier, das ist eigentlich der größere Hammer. Mit der Kritik war ja eigentlich zu rechnen. Aber das hier, also dieser Mann hat jahrelang irgendwie mit an der Seite von dieser Frau, die da Imamin ist, und diesen ganzen Leuten versucht, den Islam in Deutschland zu reformieren. Ja? Und dieses ist die letzte Facebook-Nachricht sozusagen einer ganzen Reihe, wo er langsam Abstand von dieser Idee genommen hat. Man weiß jetzt nicht, ist er wirklich so ein unglaublicher Wendehals und Verräter, wie ihn das hier erscheinen lässt, oder ist er gezwungen worden, das hier zu verfassen? Also es ist im Endeffekt so, haha, ich war da nur dabei, um das auszuspionieren, weil der neue Faschismus ist Islamkritik, also Faschismus, Kritik, Islamhass und Islamophobie, ja? Und ich habe das alles nur deswegen gemacht und ich musste mich mit denen solidarisieren, weil ich wissenschaftlich ordentlich arbeiten wollte, bla bla bla bla bla. Und Niederschriften helfen mir, diesen neuen antimuslimischen Faschismus zu enttarnen und in seiner Dimension detailliert darzulegen. Wir reden über diese Reformmuslime, ne? Antimuslimischer Faschismus. Also der Typ hat also alle Leute verraten, mit denen er in den letzten Jahren gearbeitet hat. Entweder unter Druck oder weil er wirklich so ein Arschloch ist, wie es dieses Schreiben hier in den Raum stellt. Ja. Aber ich finde das in jedem Falle besorgniserregend. A, wenn sich so jemand, wie viele sind denn da noch von diesen U-Booten und wer steuert sowas vielleicht? Ja? Und auch überhaupt die Sache so, ja, ein U-Boot irgendwo drin unterzubringen, um es zu zerstören, finde ich zutiefst niederträchtig. Der nennt das jetzt Wissenschaft auch noch, die Tatsache, dass er da irgendwie so getan hat, als wäre er irgendwie ein Liberaler. Und es tut mir leid, wenn ich da vielleicht für manche radikal wirke, aber ich habe nachgeschaut, der Mann hat marokkanische Staatsbürgerschaft. Ich wüsste einen super Platz für seine zurückgebliebenen Ansichten. Marokko. Soll es um die Jahreszeit schön warm sein. Was willst du hier, wenn du Islamkritik Faschismus nennst? Dann musst du gehen, weil Kritik ist niemals Faschismus. Gut gesprochen. Ja, die Türkei, die ist ein vorwärtsgewandter Staat, der auf jeden Fall nicht abdriftet in das Phantasialand der, ja, Ahnung, Bauernstadt. Nichts gegen das Phantasialand, das mag ich sehr gern. Bitte. Religion. Ja, aber komm, Alter, Evolution aus der Schule streichen, das ist halt, keine Ahnung, Alter. Sag mal, ich finde das Bild so toll. Ja, mit der Glühbirne. Ding. Ihr habt da mal so eine Idee. Wie wär's, wenn wir Evolution... Das könnte eigentlich ein gutes Meme sein, ne? Ihm geht ein Licht auf. Ach Gott. Ja, das allein, viel mehr muss man ja eigentlich auch gar nicht wissen. Und dann kommt das... Also irgendwie hat jeder diese Woche... völlig über die Stränge geschlagen. Also hier in einem Interview hat die Frau Keller, die ist für die Grünen bei der EU, hat die Frau Keller vorgeschlagen, dass bei den Ländern, die sich irgendwie die ihre Flüchtlingsquoten nicht erfüllen, also vor allem osteuropäischen Ländern, dass man da doch auch ganze syrische Dörfer in Lettland ansiedeln könnte, ne? Um die Quote halt durchzusetzen. Auch notfalls gegen den Willen der jeweiligen Länder. Das macht auch Sinn, weil Parallelgesellschaften werden auf jeden Fall nicht entstehen, wenn du ganze Dörfer einfach ansiedeln tust. Nö. Also aus Gründen, wie man so weiß. Da werden irgendwann auch nicht die Türen für Polizisten und Richter verschlossen sein auf einmal. Und jeder, der was anderes sagt, dem kriegt einen Warnschuss vor den Bug. Für den Frieden, für die Liebe. Ja, Ska Keller, meine Damen und Herren. Ja, Europas großer Selbstbetrug in der Flüchtlingsfrage. Da haben sie dann auch mal irgendwie die Zahlen gefunden, dass von den Leuten, die in der Flüchtlingskrise gekommen sind, dass jeder Zweite kein Anrecht auf Asyl hat und dass die Abschiebungen weit hinter dem zurückbleiben, was man eigentlich machen sollte, und dass wir uns selbst betrügen in der Flüchtlingsfrage, weil wir Leute aufnehmen, die keine Flüchtlinge sind und die wir dann auch nicht mehr loswerden so schnell. Ja. Ich finde es aber cool, dass die so viele Rapper aufnehmen. Ja, und man sieht, dass die alle aus Syrien kommen. Ja, danke. Europas größter Selbstbetrug. Vielleicht könnten wir einfach so, ey, guck mal, was das. Wir gründen so eine Agentur für Hip-Hop-Bands und für. Cappuccino-Mütter sind eine Gefahr für die Gleichstellung. Reinheit! Hausarbeit ist noch immer ungleich verteilt, zeigt der aktuelle Gleichstellungsbericht. Die Forscherin Barbara Stiegler benennt Ursachen und Lösungsansätze. Ja. Also muss ich gleich mal reingrätschen. Also der Gleichstellungsbericht, der zeigt so ziemlich überhaupt nichts. Also der Gleichstellungsbericht, das ist der, an dem Anne Witzorek mitgearbeitet hat. Und ich habe mir jetzt noch nicht im Detail durchgelesen, aber allein diese Tatsache und dass der Rest von dieser ganzen Bande auch nur irgendwelche Frauenverbände waren und so Pseudo-Männerverbände, also feministische Männerverbände halt eben, sagt halt eben auch ganz klar, dass das halt das Papier nicht wert ist, auf dem das Ding geschrieben ist. Und was sie jetzt auf jeden Fall schon, womit sie jetzt, worüber sie jetzt reden, ist halt die Tatsache, dass Frauen sich häufiger mal um den eigenen Haushalt kümmern und so, und nachdem sie ein Kind gekriegt haben, natürlich auch nicht gleich wieder in die Arbeit einsteigen und danach auch gerne in Teilzeit und so. Und das ist Teilzeit ja alles, triggert. Das ist ja alles unglaubliche Unterdrückung, ne? Also das geht ja gar nicht, dass man sich das aussucht. Und erstmal Kinder kriegen, es ist ja auch ein Muss in Deutschland, ne? Also das sagt ja jeder so, du darfst nicht arbeiten, du musst jetzt ein Kind kriegen. Ja. Und so war das oft gehört. Ja. So und war das bei mir auch. Da wurde ich von Polizei angesprochen. Die kam nach Hause und die meinten, jetzt aber mal ran, sonst kommt das Gender-Gestapo. Und die haben meine Frau auch gezwungen, ein Startup zu gründen. Und das eigene Klo putzen und die eigenen Fensterscheiben ist auch unglaublich Unterdrückung, dass man nicht im Dreck irgendwie lebt oder so. Da muss man auf jeden Fall für bezahlt werden, weil wenn man das einfach so macht, damit man es schön hat, das ist, glaube ich, auch Patriarchat und Kolonialismus und Rassismus und Sexismus und überhaupt generell alles so. Definitiv, also. Fenster selber putzen ist Teil des Faschismus, ja, den es zu bekämpfen gilt. Und das ist ohne Scheiß irgendwie so das, wo sie jetzt drauf angekommen sind. Also nicht das, was du gerade gesagt hast, aber das, was ich gerade gesagt habe, halt von wegen Hausarbeit und so weiter und so fort. Care-Arbeit, wie sie das so schön nennen. Ja. Das halt, aber das Problem ist halt immer noch, dass ein ganzer Arsch voll Leute mit diesem Modell gut fährt. Ne? Und dass für viele Leute das ein Modell ist, was funktioniert. Und das ist ja auch immer diese Ungerechtigkeit gibt. Da wird dann immer von dieser Care-Arbeit, vielleicht sollte man da einen Gegenbegriff einführen, so Schlepparbeit zum Beispiel oder so. Wer macht denn die anstrengenden Sachen? Wer macht denn die körperlich, jetzt mal von der Geburt abgesehen, die körperlich anstrengenden Dinge? Wer macht die technischen Dinge? Wer kümmert sich um das, wo die Frau nicht rankommt oder sonst irgendwas? Wer macht die Spinnen weg? Wer macht... Deine Mutter. Deine Mutter macht die Spinnen weg. Ja, und vor allen Dingen, also, wer alleine lebt, muss sich auch um seinen eigenen Haushalt kümmern. Da kommt auch keiner und sagt so, oh, unbezahlte Arbeit, die du hier machst. Da brauchst du dringend Geld vom Staat. Stimmt, dann auch bezahlt bekommen. Ja. Geil. Aber wenn es Frauen machen für andere Leute, dann ist es, also für andere Leute ihre eigenen Familie, muss man ja auch immer dazu sagen. Ja, also das finde ich auch immer so unglaublich. Auch damals diese unsägliche Feminismusfolge von Die Anstalt. Das war ja auch, wo sie da irgendwie die Lebensarbeit irgendwie von einem Typen und seiner eigenen Frau miteinander verglichen haben. So als wären es Konkurrenten. So, als wäre nicht jeder Cent, den er verdient, auch einer, den sie irgendwie potenziell irgendwie ausgeben kann. Nee, das ist noch nie out, das ist noch nie vorgekommen. Also, noch nie. Ach Mensch, Leute, lass doch einfach Leute machen, was sie wollen. Oh mein Gott. Hier in dem Artikel gab es ein paar interessante Zitate von der Macrone. Macronapart fand ich lustig. Der tatsächliche Wechsel, den ich in dieser Frage vollzogen habe, besteht darin, dass ich nicht gesagt habe, dass die Absetzung von Bashar al-Assad eine Voraussetzung für alles ist, weil mir keiner einen legitimen Nachfolger vorgestellt hat. Meine Linie ist klar. Erstens geht es um den totalen Kampf. Du musst das besser gegen betonen. Terroristische Gruppen. Gegen den totalen Kampf! Gegen terroristische Gruppen. Sie sind unsere Feinde. Du musst das nochmal mit einem französischen Akzent vorlesen. Oh, das kann ich nicht. aber ich fand es interessant, dass dann da jetzt mal jemand im Westen dann meinte, dass Regime Change in Syrien jetzt nicht unbedingt ein Muss sein muss. Also, das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, und weiter unten gibt es auch noch ein paar Zitate. Auf ich eins vorlesen. Ja. Lange Zeit waren wir blockiert durch die Personalfrage. Bashar al-Assad. Aber Bashar al-Assad ist nicht unser Feind. Er ist der Feind des syrischen Volkes. Das Ziel von Putin besteht darin, das große Russland wiederherzustellen, weil das nach seiner Ansicht nach das Überleben seines Landes bedingt. Trachtet er danach, uns zu schwächen, uns zum Verschwinden zu bringen. Nach meiner Überzeugung, nein. Es sind also auch mal andere Töne. Also, es ist fast mal schon so, als hätten wir Macron gerade im Stream gehabt. Sehr schön gelesen. Und mit mir wird es ein Ende geben für die Art von Neokonservatismus, der in den letzten 10 Jahren nach Frankreich importiert wurde. Ich finde es mal nicht schlecht, dass mal dann westlicher Führer, Anführer... Aber ist das nicht alles Populismus? Das ist doch alles nur Populismus. Der verspricht das Blaue von den Himmel herunter für die Leute. Ja, das ist das Populismus. Stimmt auch. Oh. Aber ich will mich mal so naiv geben, dass ich da mal so irgendwie mal irgendwie mich einfach freue über die Aussage an sich. Aber ist doch trotzdem interessant, dass die Medien eben nicht wie jedem anderen an den Kragen springen wegen sowas. Ja. Ja, also warum das bei ihm in Ordnung ist und bei anderen nicht. Also. E-Smuggling. E-Smuggling. Europol intensiviert die Bekämpfung von Fluchthilfe über das Internet. Im vergangenen Jahr sollten sich laut der EU-Polizeiagentur 17.459 Personen als Menschenschmuggler betätigt haben. In den meisten Fällen kommunizieren Geflüchtete und ihre Helfer mit Hilfe von Facebook-Diensten oder Telegram. Also, ich meine, ich gehe davon aus, die meinen den Messenger-Telegram anstatt ja. So mit Telegram, so, oder? Nee, wenn's nicht Telegram. Stopp, sondern der Messenger, ja. Okay, ja gut. Brieftauben. Bei Ermittlungen soll der Auswertung elektronischer Beweismittel deshalb mehr Bedeutung zukommen. Okay, gut. Lieferando.de liefern dir Flüchtlinge. Suchst dir aus, welchen Flüchtling du gern hättest, so von wo und welche Eigenschaft, wie groß, wie er riechen soll. Es gibt im Moment auch so eine Werbung, wo die Lieferdienste so um die Wette fahren, je nachdem, was die Leute bestellen. Das ist dann mit Booten und irgendwie Schleppertracks durch die Wüste halt, statt mit Leuten, die Essen ausliefern. Das ist lustig. Und der Slogan ist, wäre dann so Flüchtling ist da. Ding Dong. Ja, wie bei Zalando mit dem Schreien, aber das ist dann nicht vom Glück, sondern weil das wirklich passiert ist. So, die sind wirklich da. Oh Gott, oh Gott. Geilo. Ah, ja, super. Facebook und Telegram. Also es gibt schlaue und es gibt doofe Schlepper offensichtlich. Kaufe 8, bekomme 10. Gruppenrabatte mit Coupons, so. Zu jedem Sklaven einen Hinkelstein. Die Meldestelle für Internetinhalte. Ich hätte gern 3 Flüchtlinge und eine große Coke. Na klar. Kriegst du einen großen aus dem Kaukasus. Oder hier Bryce Small sagt gerade, es wäre eine gute Gameshow, so Running Man-mäßig machst du das dann. Weißt du, du kannst dann, wenn du den gekauft hast, du durchkommst. Das ist die Folge, für die wir unsere Anzeige kriegen wegen 130. Und dann haben sie überhaupt, die Flüchtlinge müssen alle um ihr Leben kämpfen. Das erinnert mich an was. Das erinnert mich an was. Das erinnert mich Satire. Das erinnert mich an so einen Haltung. Thread von. Das erinnert mich an so einen Thread von 4chan, von Paul, wo die herausgefunden haben, dass es Kameras gibt, Livestreams, die eben an der Grenze nach Mexiko stehen, damit da man genau da schauen kann, an den Punkten, wo Leute illegal reinkommen, ne? Dass da wer ist. Und das kann man dann direkt melden, der Grenzpatrouille da, dem Grenzschutz. Und daraus wurde dann so ein fucking Spiel gemacht, bei dem Leute sich dann organisieren und abwechselnd Leute dann so beobachten, wie sie über die Grenze gehen. Genau dasselbe Ding hier in Deutschland machen, Alter. Es wäre richtig geil. Oh, da könnte man auch endlich GEZ abschaffen, weil man da so viel Geld mitmachen würde. Oh. Oioi. E-Smuggling. Das ist ja aber schon ganz schön nihilistischer und menschenverachtender Humor. Ich weiß nicht, ob das noch haram ist. nee, halal, fuck. Nein, haram ist schon gut. Haram, ja, ja. EU-Terrorism Situation and Trend Report, auch genannt TESAT 2017. Das ist ein sehr interessanter Bericht, von dem ich den zitiere ich sehr häufig, weil es halt von scheiß Europol kommt und Europol durchaus Aussagekraft auf dem Thema hat, weil die halt dafür zuständig sind, was da so passiert. Und auf jeden Fall sind allgemein Terrorattacken zurückgegangen, auch wenn dschihadistisch motivierte Terrorattacken sich weiter erhöht haben. An der Zahl waren, glaube ich, 718 oder so im Report selber drin. Also in komplett Europol-EU-Ebene, wo nur ein paar Staaten vom Balkan nicht dazugehören. Aber ja, Und zwar, ja, also wir haben knapp 700 versuchte dschihadistische Attentate in Europa, die halt, wo halt Leute drangekriegt worden sind, die halt was vorbereitet haben. Und der Report ist eigentlich immer sehr aufschlussreich. Also daher habe ich auch meine Zahl mit dem, dass 2015 am Tag halt zwei Leute verhaftet worden sind wegen einem versuchten Anschlag. Und wenn man sich dann anguckt, was an Anschlägen passiert und wie viele eigentlich versucht werden, ist es eigentlich eine relativ gute Zahl, was wir an Anschlägen haben, die verhindert werden. Also das ist eigentlich so selten. Was passiert, ist es eigentlich ein Wunder, wenn man sich denkt, dass es halt so um die 700 sind, die beinahe passiert wären. Also. Ja, aber macht einen ja dann eigentlich auch nicht viel lockerer, weil uns ja eigentlich immer das Gegenteil erklärt wird. So. Ist alles gar nicht so schlimm. Ja, das stimmt allerdings. Also an sich frustriert eigentlich das, wenn man sich den Report genau anschaut. Also so, wenn man sieht, wie viel eigentlich passiert, also oder halt verhindert wird. Also, ja. Und es waren halt 2015 waren es 1077 und 2016 waren es nur 1002. Also so ein bisschen zurückgegangen. Und das meiste, was verhaftet wird, wird auch in Frankreich verhaftet. Hä? Oder sie sind schlauer geworden. Ja, und nicht mehr so dilettantisch. Also. Ja, The Future of Europe Comparing Public and Elite Attitudes. Das ist interessant, wie also Chatham House ist so ein Think Tank, so Menschen, die klug sind, die zusammenkommen und Sachen schreiben. Und auf jeden Fall haben die sich mal um eine Studie bemüht, wo sie einfach mal das Volk befragt haben, was das so denkt zu bestimmten Themen. Und dann halt auch Elite-Leute genommen hat, also halt aus Medien, Politik, tralala, halt Leute, die halt hohen Status haben. Und dann die nach ihren Ansichten gefragt haben. Und die Unterschiede sind halt schon gravierend, wenn es zum Beispiel danach geht, muslimische Zuwanderung, wie das zum Beispiel die Leute sehen, die jetzt das Volk sind, also die Öffentlichkeit und wie das so unter Eliten gesehen wird. Das sieht man auch einen bestimmten Graben, der einfach dann zwischen den Leuten, die viel zu sagen haben und den Leuten, die sie repräsentieren sollen, also wie der Graben verläuft. Das ist auf jeden Fall eine interessante Studie. Also. Ja, da bin ich mir irgendwie nicht so sicher, was der Spiegel sich da geleistet hat. Weil es bleibt irgendwie, es geht um dieses Böhmermann-Special, in dem er, ja, steht ja hier, Goethe, Fontane, Kafka irgendwie umgedeutet hat. Also der Spiegelartikel hier, der ist ganz kurz nach dieser Sendung erschienen, noch am gleichen Abend. Der lobt den für seine Weitsichtigkeit und seine unglaubliche feministischen Aussagen. Also es kommt Misogynie kommt in dem Artikel vor, zum Beispiel, es kommt Altherrenwitz drin vor und so weiter und so fort. Faust die Potsau, Effi Briest, in der Böhmermann-Lesart ist das nichts als eine als Gesellschaftskritik getarnte Altherrenfantasie. Die Physiker, ein einziges Parabelgeschwurbel, bla bla bla. Also er hat wohl sein übliches Ding gemacht, ne? Irgendwas halt verwurstet. Aber dieser Spiegel-Autor liest es wie, also er nennt es sogar irgendwann im Verlauf des Artikels, nennt er es große Kunst, was Böhmermann macht. Und halt hinzugehen und sich irgendwelche klassischen Vorlagen zu nehmen und dann zu sagen, oh, guck mal, die hatten andere Wertvorstellungen als wir und andere Vorstellungen überhaupt. Das ist ja lustig, das ist für mich keine Kunst, sondern das ist das, was Böhmermann immer macht, irgendwie sich eine Fassade anmalen und dann so tun, als würde er Kunst machen oder wäre er geistreich, aber er ist es einfach nicht. Und das soll jetzt auch noch in Serie gehen, weil das so, ja, Den Höhepunkt der Sendung stellt die Adaption von Kafkas Die Verwandlung dar, in der das Böhmermann-Team David Cronenbergs Metamorphosen-Kino und RTL 2 Doku-Soaps zusammenbringt. Kafkas Irrsinn abendberabend auf den Punkt gebracht. Ein Filmchen, das ab sofort bitte jeder Deutschlehrer in seinem Videowagen bereithält. Was ein Irrsinn. Warum? Wieso? Böhmermann, das ist Böhmermann und er macht das im Stil einer RTL 2 Doku-Sub. Das sehen die Kinder schon zu Hause. Da müssen sie nicht, da können sie ruhig mal das Buch lesen. Vertrau mir, Deutschlehrer. Das ist echt ätzend. Ja, und das kam wieder mal von hier Lillian Grimsqueaker. Oh, das ist, die hat da eine gute Nase für echt erlesenen Schwachsinn. Ein Kinderbuch ab 2 Jahren erklärt Papas Schwangerschaft. Und ja, es ist so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Papas Bauch wurde nämlich immer dicker, weil das Baby immer größer wurde. Das müssen auch Kinder ab 2 schon wissen. Nämlich, dass Papa kann auch Kinder kriegen. Ist das noch Information oder schon Indoktrinierung? Weiß ich nicht. Ich finde es wichtig. Ich finde, dass das alle 2-Jährige zwangsweise lesen müssen. Sonst sind wir hier nicht mehr divers. Und warte mal. Nicht scrollen, wollte ich sagen. Da oben nämlich das auch wichtig zu wissen, dass Tobias lebt ein zufriedenes Leben, das durch ein Kind noch schöner werden würde. Da trifft es sich gut, dass er eine Babyhöhle besitzt. Weil Gebärmutter ist wohl wegen dem Mutter in dem Wort nicht so beliebt, weißt du? Aber weil Höhle ist gut, ja. Ich glaube, das ist wegen dem Wort Bär. Bärmutter. Bär. Gebärhöhle? Was? Babyhöhle. Babyhöhle. Die haben zwar meistens Frauen, aber Tobias gehört eben zu den wenigen Männern mit Babyhöhle. Ja. Wird er jetzt halt eben nicht mehr als Person benannt, sondern als Gebärender. Aber ab 2 Jahren, Chris. Was soll das? Personen des Geburtskanals. Warum müssen Kinder überhaupt in dem Alter schon sich mit Sexualaufklärung befassen? Mit 2 Jahren. Weiß nicht genau, was ich mit 2 Jahren gemacht habe, aber ich glaube nicht, dass ich mich für Sexualaufklärung interessiert habe. Verdammte Scheiße nochmal. Alter, wenn Lotta wirklich so aussieht, Alter, das ist so schlimm. Wie Lotta geboren wurde. Mich würde eher mal interessieren, wie Lotta gezeugt wurde, ehrlich gesagt. Aber Transsexualität wird weder explizit erwähnt noch umschrieben. Reagenzglas. Wir haben die Kinder halt komplett zu verunsichern. Warum kann ich den Bock am Ende nicht beim Namen nennen? Was soll der ganze Scheiß dann? Vielleicht tut es gerade den großen Menschen gut, einen schwangeren Transmann mit den Augen eines halbwegs unvoreingenommenen Kindes zu sehen. Halbwegs unvoreingenommen muss es aber sein. Bitte. Aber bitte nur halbwegs. Oh Mann, ey. Moment mal. Moment mal, kommt das wirklich aus Darmstadt? Da, Infos zum Buch. Der Verlag ist in Darmstadt, ja. Alter. 10 ja. Euro da. Also es sind bestimmt gut angelegte 10 Euro, damit das Kind auch divers genug aufwächst. Weil wer ist das denn, Nazi? Also bitte kauft das alle. Das ist wichtig. Es geht hier um das Überleben der Menschheit. Damit der Papa schwanger wird, muss der Verkehr auch in Darmstadt finden. Mhm. Das ist die Babyhöhle. Kommt so ein Arschbaby raus. Oh mein Gott. Man könnte daraus so eine Parodie machen. Man könnte daraus so eine Parodie machen mit Kinderbuch ab 2 Jahren erklärt Xenomorph-Schwangerschaft. So. Von ihr. Der Facehugger, Papas Brust wird ganz groß, weil da ein ganz großes Alien drin sitzt. Splat. Jetzt ist das Alien da. Papa leider nicht mehr. Klar, an der Humboldt-Universität. Knesset-Abgeordnete bei Podiumsgespräch niedergebrüllt. Von Lerke. Ja, das ist so ein bisschen die Nachlese zur Antisemitismus-Doku. Ja, aber das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil es war nicht nur ein Knesset-Abgeordneter da, sondern auch noch eine Überlebende des Holocaust, die da sprechen wollten. Und wie in Amerika üblich eigentlich, aber jetzt auch bei uns. Das Blut des Gazastreifens klebt an euren Händen, haben sie gerufen. Und das antisemitische Demonstration, bla bla bla. Also schon hart. Ein Mann habe sie brüllend unterbrochen und nicht aufgehört zu brüllen. Das Angebot zu einer Debatte habe er abgelehnt. Anschließend hätten sich weitere 2 BDS-Leute ähnlich gebärdet. Die Leute haben aber auch überhaupt kein Gespür. Also Israelis und dann noch eine Holocaust-Überlebende niederzubrüllen in Deutschland. Also selbst ich, der von dem Schuldkult nicht viel hält, der da in den letzten 40, 50 Jahren betrieben worden ist. Aber trotzdem macht man sowas vielleicht besser nicht. Sondern man kann ja, wenn man dann auch noch einen Dialog angeboten bekommt, aber dann brüllt, nee, mit euch Schweinen oder was auch immer, was auch immer die gesagt haben, ja. Das macht man generell nicht, sowas. Also vollkommen egal, welche Person, aus welchem Grund. Ja, aber bei dem kommt es mir richtig hoch. Ja. Vor allem, wenn diese Leute dann auf der anderen Seite Stiftungen für Antisemitismus und so. Er ist schon hart. Also, ich BDS, ihr habt's drauf, ihr seid BDSM. Ja. Julia Korbig, ey. Ja. Hätte ich den Namen doch nie gelesen. Hätte ich doch nie danach bei YouTube geguckt, ob die schon mal irgendwo gesprochen hat. Besser ist das, ja. Das wäre schön gewesen, ey. Dann könnte ich doch weiter mein unbeschwertes Leben leben. Aber Julia Korbig ist echt. Die kannte ich bisher noch nicht, aber die haut echt rein. Also Vorwärts ist irgendwie dieses Mitgliedermagazin von der SPD, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Mhm. Ja, die haben ja Autor, ja, Sternchen in und Kommunikationswissenschaftlerin. Das hat eigentlich auch schon alles richtig drüber auf, über den Verein Liberale Männer, weil Männerrechtler sind ein gesellschaftliches Problem. Die sind ein Problem, nicht die haben Probleme der Gesellschaft, sondern die sind das Problem. Angesichts der Zahlen zur sexualisierter und häuslicher Gewalt in Deutschland liest sich das Ganze wie ein schlechter Witz, weil halt mehr Frauen Opfer sind als Männer. Und deswegen muss man für die Männer auch nichts tun. Genau. Schon klar. Verstehe ich. Angebliche Diskriminierung. Die Gleichberechtigung sei, glauben Männerrechtler, sei so weit gegangen, dass jetzt die Jungs benachteiligt sind. Habt ihr euch schon mal in Schulen umgesehen? Also, da muss es ja wirklich der härteste Feminist irgendwie zugeben, dass das so anscheinend nicht funktioniert. Dass die Jungen immer weiter zurückfallen. Aber dieses Bundesforum Männer, das ist eben ein Beispiel für so eine feministische Organisation, die halt eben fest steht, Männerrechtler wie die liberalen Männer und alles, was sich auf Genderama, Shoutout an der Stelle, gute Seite, so tummelt, diskreditiert jene Männer, die in Form von Männerpolitik die Gesellschaft nachhaltig verändern wollen. Ach du Kacke. Jene für die Gleichberechtigung als Ziel ist, an dem gemeinschaftlich gearbeitet werden muss und kein Nullsummenspiel, darum, bei dem es nur darum geht, wer gewinnt und wer verliert. Da würde ich jetzt gerne auch Dingsbums einspielen zu. Wie hieß sie? Wir kriegen den Hals nicht voll. Genau, und vor allen Dingen, Gleichberechtigung ist kein Nullsummenspiel, ja? Also ich würde sagen, wenn mal was ein Nullsummenspiel ist, dann Gleichberechtigung. Also müsste ja eigentlich so sein, wenn es halt gleich ist. Wir hatten das ja jetzt öfter schon, dass diese jungen Damen sich zwar für sehr schlau halten, aber mit der Sprache einfach, da passieren eben manchmal Sachen, da fliegen Sachen und es stürmt. Nee, werden geworfen und es stürmt oder hier halt. Ist Gleichberechtigung kein Nullsummenspiel? Woher kommt das nur? Vielleicht haben die Kafka nur in der Videoversion gesehen. Vielleicht. But she speaks a very good English. As you can see soon, think of the subtitles, please. Okay, so those are my feminist glasses. I do wear glasses in real life, but to tell you the truth, most of the time I'm too vain to put them on. I'd rather bump into someone than to put on my glasses. But those feminist glasses, I always wear them. They've actually become part of my eyes, so I don't need to put them on anymore. Ich brauche eine Sekunde. First, because I like the color, I really do. And secondly, our social... Ernsthaft. Das ist real, Sardine. Ich komme nicht klar, Alter. Ich habe Probleme. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde das Video runterladen. Ja? Und ich werde den Ton austauschen mit einem Microsoft Text-to-Speech-Ding, der nur die Untertitel vorspricht. Okay? Und das wird dann mein Kunstprojekt für diesen Sommer. Da gibt's nur eins drauf, denke ich. Pause like the color and secondly social. Ich glaube aber irgendwie schon, dass wahrscheinlich die Untertitel mehr Sinn ergeben als das Gesprochene. Ich meine, das ist doch immer so eine Metapher, mit der man die verarscht mit den Filmen des Glases. Und jetzt. Ich sag jetzt ja, das sollte so sein. Setz sie auf. Ja. Julia, du bist die Beste. Causa like the color and secondly. Virtual reality is sometimes so depressingly gray, it's nice to add a splash of color to it. Haha! I often get asked, where did you get those fancy feminist glasses? Actually, that's not true. Nobody ever asked me that. Most of the time, people will tell me that they think they're ugly, they're hideous, and they wouldn't have had that wearing them. Not about glasses, but about feminism. Gosh, a lot of people really hate feminism. Okay, Leute, Moment, pausier das mal. Feminism has become a dirty word. Pausier das mal, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt Folgendes. Minister Harry Wörth. Bitte, darfst du hate Feminist Minister Harry Wörth. Wir machen jetzt folgendes. Wir stellen das Ding auf stumm, okay? Lesen wir nur selbst die Untertitel laut vor. Los, ich jetzt. Los, nee, los. Ich will das auch hören, was sie sagt. Okay, na gut. And I mean, you could try to do a Taylor Swift and just shake the haters off. But let me tell you that whenever you speak Taylor out Swift on gender issues or feminist issues, or even come up with a question, you prepare to get some nasty reactions. Folks are the people who really don't want to change the status quo. Feministisches Oliven Camacho. Most often older white men. And then there are the people who might think you're just a little uptight and you take things too seriously. Some time ago, I was at a friend's party. The ambience was great. Everybody was drinking and snacking on things like Haribo wine gums. Die Untertitel kamen nicht hinterher. And I was talking to a friend when another young woman joined us. And somehow we must have touched upon the issue of gender equality. Gender equality. You're a feminist, so does that mean you don't want men to hold the door open for you? Well, obviously, there are a lot of ideas about what feminism is or what feminists do or don't do. Und jetzt aber Terminator down to the extreme. Ah, Conor, whisky deiner vor ihm. To bury your friends. So, for him, cooking was an unfeminist act, and you can imagine why this relationship didn't work out. Funny enough, for a long time I was very naive and I didn't realize that not everybody was as into feminism as I was. Because for me, feminism was the best thing that has ever happened to me. And I have to thank you for that. Genau, das yes, that's right. Vor. A French writer and philosopher who has been dead now for 30 years inspired me to become a feminist. I mean, maybe I'm not that interested in people being alive, I don't know. And sometimes be I alive. Wish I had another story to tell, a story in which I became a feminist because of what I experienced. And believe me, there were a lot of small episodes, small incidents, and believe me, small incidents. Verdammt, Ingo Strong, bad kissing. There was a sports teacher in school who told the whole class. Guck mal, da wird gegen Juden gehetzt. Push-ups as good as a boy. At that time, I didn't understand why this compliment. What a compliment! There was another teacher, a social science teacher, who announced to me a career. Don't think about it. You better get some children. Rangers one team. Jetzt sind da schon Zahlen mit drin. At school yet, who were talking about another girl who, at age 15, already had sex with different boys. She's a slut, they said, and I wondered why nobody was saying those kind of things about the boy she was sleeping with. Ja. Es waren gerade mal noch 2 Minuten mehr und Alter. Sag mal, steht sie vor einem leeren Raum? Ich glaube nicht, aber. Niemand ist gekommen. Die ist ganz alleine. Das Gesicht ist gut. So gucke ich auch gerade. Die Hände. So. She's dying inside. Wenn Feministen Italienerin wären, würden sie so machen? Ach Gott. Oh Gott. Why feminists sit madness? Ja, jetzt habe ich noch so eine für euch zum goldenen Abschluss. Oh, Schwesig, die alte. Gute die Rede, Frau. Die Rede von Frau Schwesig auf dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPD von heute. Soll ich auch noch, ich mache auch noch einen Untertitel an. Aber das ist deutsch, das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen langweilig. Ich kann auch mal, kann ich das auf Englisch umstellen hier? Ja, ja, du kannst auch auf Englisch aufstellen. Oh, nee, Moment. Automatisch übersetzen? Probier es mit automatisch übersetzen, vielleicht versucht das dann. Ja, jetzt kannst du auswählen. Bakschisch, nee, baskisch. Aramäisch, aramarisch. Estnisch ist doch sicher gut. Ungarisch wäre auch lustig. Machen wir mal ganz klassisch Englisch und was auch verstellen. Jetzt hast du, glaube ich, Arabisch gedrückt. Okay, dann. Ja. Naja, sehen wir dann. Elected and happens indeed a Rollercoaster. Okay. Eine Achterbahn der Gefühle und Umfragen liegen hinter uns. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich eins sagen. Ich, wir alle, wir sind stolz auf euch, auf unsere Partei. Unser Dank gilt euch, die in den letzten Monaten sich eben nicht beirren lassen haben. Ihr steht, wir stehen geschlossen zusammen. Das haben wir in den letzten 3 Monaten eindrucksvoll bewiesen und werden es auch in den nächsten 3 Monaten beweisen. Scheiße, das klingt original wie eine Rede von Honecker zum 40. Jahrestag der DDR. Da war nichts drin, da war nur drin, ihr seid super, wir sind super, weiter so, toll. Das hätte Honecker genauso sagen können. Oder jeder andere Depp vor dem Untergang. Und ich meine, kennt ihr eure Umfragen nicht? Ja, da haben die auch drüber geredet, über die Umfragen. Und das hieß dann so von wegen, ja, da waren die Landtagswahlen und die sind ja dann eher so mit Landesthemen und nicht mit Bundesthemen. Und deswegen sind wir da nicht so gut abgeschnitten und deswegen sind wir jetzt auch wieder in Umfragen ein bisschen gefallen. Aber das wird schon alles wieder. Zumal ja die meisten Leute auch überhaupt gar keine Ahnung haben, was überhaupt Landespolitik ist und was Bundespolitik ist und was die Länder machen und was der Bund macht und so weiter. Also. Ich bin fest davon überzeugt, die Bundestagswahl am 24. September ist noch völlig offen. Niemand kann heute sagen, wie diese Wahl ausgeht, und wir werden unsere Chance nutzen, diese Wahl zu gewinnen. Wir haben es schon oft bewiesen. Denkt an den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz, wie Malu Dreyer die Aufholjagd begonnen und gewonnen hat. Denkt an Mecklenburg-Vorpommern, wie Erwin Sellering die Aufholjagd gewonnen hat. Und auch Gerhard Schröder, der es eindrucksvoll 2005 bewiesen hat. Jetzt ist noch gar nichts entschieden. Wie man eine Partei an die Wand fährt. Wir werden kämpfen, kämpfen. Kämpfen dafür, dass wir die stärkste Kraft werden und dass Martin Schulz der neue sozialdemokratische Kanzler wird. SPD so weit. Oh nein, da sitzt hier drüber mein Wahlkreis. Liebe Genossinnen und Genossen, dass wir Martin vor 3 Monaten unser volles Vertrauen gegeben haben. 100% Zustimmung. Das war keine Laune der Delegierten. So naiv sind wir nicht. Wir wissen schon, was wir auf Parteitagen tun. Wir stehen nach wie vor 100%ig hinter Martin Schulz. Er ist jemand, er wird ein Kanzler sein, der nah bei den Menschen ist, der sich nicht zu fein ist, in die Dörfer und Städte zu gehen, den Menschen zuzuhören, ihre Ängste und Sorgen aufzunehmen, nach guten Lösungen zu suchen. Und er steht wie kein anderer, der Visionen hat für ein gerechtes Deutschland und vor allem für ein friedliches Europa und diese Vision ganz konkret unterlegen kann. Deshalb, lieber Martin, du hast weiterhin unsere volle Unterstützung. Wir zählen auf dich, auf unsere gesamte SPD. Und ich bin sicher, wir werden es gemeinsam mit dir schaffen. Ich dachte eigentlich, dass der Blabla wäre so ein bisschen durch. An dem Moment, ich skippe, glaube ich, mal ein bisschen. Wir haben in den letzten 18 Monaten in verschiedenen Arbeitsgruppen mit Regionalkonferenzen vor Ort, mit Bürgerdialogen, mit Verbändedialogen, mit diesem Land, die den Menschen etwas vorschlagen will. Liebe Genossinnen und Genossen, und es ist wichtig, dass wir gut vorbereitet sind. Wir sind in diese Koalition gut vorbereitet gegangen. Wir sind diejenigen, die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik das Land vorangebracht haben, es wirtschaftlich stärker gemacht haben, sozial gerechter, weil wir einen Plan hatten, weil wir Ziele hatten. Die anderen hatten nichts. Ohne uns hätte es Stillstand gegeben. Und deshalb danke ich denjenigen, die in der Bundesregierung für uns Verantwortung getragen haben und immer noch tragen. Aber wir haben auch die Grenzen erkannt. Wir wollen mehr. Wir wollen nicht wie die Union Stillstand. Wir wollen das Land gerechter machen und mehr für ein friedliches Zusammenleben in Europa und auf der Welt tun. So wie in Nordrhein-Westfalen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, dieses Land muss besser regiert werden als unter einer Kanzlerin Merkel, die nur eines im Sinn hat: aussitzen, abschwächen und wegschwurbeln, damit niemand merkt, dass der Akku leer ist. Wir brauchen Martin Scholz! Dieses Land, dieses wunderbare Land kann es sich nicht leisten, ideenlos regiert zu werden. Zu viel ist noch zu tun. Es ist eben nicht gerecht, dass viele Eltern erleben, dass sie arbeiten gehen und der Lohn von den Kita-Gebühren aufgefressen wird. Es ist nicht gerecht, dass Arbeiterkinder immer noch schlechtere Chancen für ein Studium haben. Es ist nicht gerecht, dass 10% der Deutschen über die... Das ist auch lustig, ne? Der Lohn soll nicht von den Kita-Gebühren aufgefressen werden. Aber auf der anderen Seite regen sie sich darüber auf, dass die Frauenberufe zu schlecht bezahlt werden, sowas wie Erzieher. Ja, es geht halt nicht beides. Es ist entweder mehr Kita-Gebühren oder, also du kannst ja nicht höheren Lohn machen und weniger Gebühren oder gleichbleibende Gebühren. Also ich... Nein, Abel, das kann man. Das kann man. Die Schwesig kann das. Ich könnte das nicht. Und sie kann das nur, weil sie eine Frau ist. Genau, Schlesig-Magie. Ja. Die Hälfte des Vermögens besitzen. Und das ist auch nicht gerecht, dass die meisten Alleinerziehenden, vor allem Frauen, zu fast 40% von Sozialleistungen leben müssen. Und das ist auch nicht gerecht. Und es ist auch nicht gerecht, wenn Vorstände das Hundertfache ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen, wenn da sozusagen das Gefühl, die Balance völlig aus den Fugen geraten ist. Es gibt doch viel zu tun. Und wir dürfen nicht sagen, dass man in einer globalisierten und auf Effizienz getrimmten Welt alles hinnehmen muss. Nein, die Sozialdemokratie ist stark genug, dafür zu sorgen, dass wieder die Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden und nicht nur die wirtschaftlichen Interessen. Ja, Agenda 2010. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Keine Ahnung, alles, was sozial irgendwie ungleich ist, größte Niedriglohnsektor Europa wurde von der SPD Rot-Grün in Deutschland ausgerufen. Hartz IV, das kommt von euch, das war euer Ding. So, und wir kriegen jetzt sogar von der EU Abmahnung, dass wir, dass der deutsche Staat Investitionen machen muss und dass der deutsche Staat danach schauen muss, dass die Löhne steigen. Kriegen wir sogar Abmahnung von der EU, wo sie sagen, das kann ja nicht sein, dass alle Leute in der EU Exportweltmeister werden und jeder nur ein großes Außenhandelsbilanzergebnis hat. So funktioniert das halt nicht. Wir legen heute ein Programm vor, das die Vision von Martin Schulz für ein gerechtes Deutschland und ein friedliches Europa ganz konkret unterlegt, mit vielen konkreten Konzepten. Einem guten, ausgewogenen Steuerkonzept, einem guten, ausgewogenen Rentenkonzept, einem guten Konzept für die Unterstützung von Familien und vieles mehr. Ja, die Welt ist... Aber bloß keine Details nennen, aber es ist alles gut und ausgewogen. ...ist komplexer geworden und deshalb brauchen wir gute Antworten. Und wir brauchen die Antworten deshalb, weil wir uns gegen die Vereinfacher dieser Welt stellen müssen. Gegen die, die... Gegen die Vereinfacher. Aber mit den guten, ausgewogenen Antworten müssen wir uns gegen die Vereinfacher stellen, ja. Als Volkspartei ist es doch nicht möglich. Du bist doch populistisch, wenn du Volkspartei bist. Also, sorry. Also, nee, die sind voll independent, so. Die sind total auf sich, so. Das ist nur, die werden halt viel gewählt, weil die einfach so gut sind. Obwohl sie ja so... So die Speerspitze sind. Und deshalb ist der wichtigste Kampf in diesem Wahlkampf auch der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Wir werden nicht zulassen. Wir werden nicht zulassen, dass die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten mit Wort und Tat unser Land immer weiter nach rechts verschieben. Wir stehen für eine Mitte, in der alle Menschen Platz finden müssen. Für ein solidarisches, gerechtes, freiheitliches Deutschland. Das ist auch unser Kampf, liebe Genossen und Genossen. Wir stehen für eine Mitte, in der andere Menschen Platz haben müssen. Nur die Rechten nicht, oder wie? und ich kenne niemanden, der so klar von Anfang an, wo andere noch überlegt haben, ob man nicht vielleicht das eine oder andere Wording von den Rechtspopulisten übernehmen müsste, insbesondere bei CDU und CSU, der so klar diese Haltung vertritt, der sagt, dass die Sozialdemokratie das Bollwerk gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist. Das wird der sozialdemokratische Kanzler Martin Schulz sein. Er kann das schaffen, dieses Land wieder zu versöhnen. Er kann das schaffen, dieses Land wieder zu versöhnen mit der AA-Stiftung und diesem ganzen Dreck. Die sind zum Versöhnen da, ja. Wie soll denn das funktionieren? Eine Idee? Ich weiß nicht. Die Zivilgesellschaft? Klingt gut. Ich würde sagen, eine ausgewogene Sache sollte man mal machen. Und liebe Genossinnen und Genossen und liebe Gäste, er wird auch der Kanzler sein, der mehr für Frauen tut. Es ist ein Irrglaube zu denken, wenn eine Frau Kanzlerin ist, wäre gute Frauenpolitik drin. Ist auch gut, oder? Er macht was gegen Rechte, er tut was für Frauen. Wählt diesen Typen. Ich glaube, ich kann das ganz gut beurteilen. Was nützt eine Frau an der Spitze, wenn dahinter viele alte konservative Männer die Politik rückwärtsgewandt gestalten wollen? Wir sind wieder schuld. Die Männer sind schuld. Alte Männer sind schuld. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Viele alte Männer. Das sind die, die hinter Merkel. Stehst du auch hinter Merkel und kümmerst dich darum, dass die konservative Politik bleibt? Ja, ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, was ich tagsüber mache? Was nützt eine Frau an der Spitze, die mit Ivanka Trump auf dem Podium diskutiert, aber das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit für Frauen verhindert? Wir haben einen starken Mann an der Spitze mit starken Frauen an seiner Seite, mit Ministerinnen, die an seiner Seite kämpfen und es weiter tun werden, mit Frauen in der Parteispitze, mit einer tollen Ministerpräsidentin. Das sind die Frauen der SPD, die gemeinsam mit Martin Schulz dafür sorgen werden, dass es für Frauen in unserem Land gerechter zugeht und dass wir endlich echte Gleichstellung zwischen Frauen und Männern bekommen. Ja, das ist echt diese ganze Rede da. Rechte, Frauen, Frauen, Frauen, Frauen, du was für Frauen, der tut was für Frauen, wir haben Frauen. Da draußen sind die Rechten, wir sind die Besten gegen die Rechten. Frauen, Frauen, Frauen. Also ich meine, ich find's cool, ja, aber ich werde sie genauso behandeln wie jeder andere auch. Das heißt, kritisieren und wenn da was zu reden gibt, dann halt das hervorheben. Wenn die dann wieder wegrennen, dann, ich meine, sind sie ihres Glückes Schmied, oder? Ich meine, das ist einfach so kindisch. Es ist wirklich so kindisch. Schon irgendwie traurig, oder? Ich mag die Schwesig. Die Schwesig, die hat immer so gute Punkte, wenn sie redet. Das ist doch überhaupt nicht irgendwie Demagogie, ne? Überhaupt nicht. Das ist einfach so inhaltsleer. Na ja, gut, es ist ein Parteitag, was erwartest du? Ja, ja nicht ja, das. Ist halt so ein bisschen Red Meat, ne? Aber es ist auch ganz interessant zu sehen, was die halt so für ihr eigenes Wohlfühlen so an Mantren wiederholen. Und ja. Also, ja. Ja, ich meine, die wiederholen wirklich dasselbe immer und immer wieder, wie so ein Mantra. Du hast schon vollkommen recht. Das ist schon echt gruselig, weil wenn man so ein Mantra wiederholen muss, dann zeigt es doch irgendwie, dass man nicht mit der Realität zurechtkommt und irgendwie. Hast du gerade dich religionsfeindlich geäußert, OPEX? Ja, habe ich. Ja, hier, ne? Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Paragraph 166 StGB. So, hier, das Internet darf kein gottfreier Raum sein, ja. Ja. Okay. Ja, ich habe das jetzt schon mal ausgeblendet. Wir sind jetzt quasi in der Verabschiedung. Das waren die Weltraumaffen. Ja. Das war so schön. Danke, dass ihr alle rausgekommen seid und erschienen seid und zugehört habt und euch beteiligt habt und geliked habt und disliked habt. Das ist immer toll und ich freue mich auch echt so aufs Tiefste und Ehrlichste, wie groß das jetzt hier wird mit dem Kanal. Das ist so toll. Das freut mich. Also ich will noch sagen, dass wir eindeutigen Porsche-Mangel in Deutschland haben. Ich suche einen neuen Porsche für 10.000 Euro und ich finde keinen. Hast du mal bei Lieferando gefragt? Die machen alles Mögliche, habe ich gehört. Nee, aber genauso ist es mit dem Fachkräftemangel. So. Jetzt hat er aber am Ende nochmal eine Metapher rausgehauen, da glüht euch die ganze Woche die Denkmurmel. Ne? So ist unser Ego. Mensch, Kinder, die autistische Einheitsfront Deutschlands hat wieder getagt. Macht es gut da draußen. Au revoir, goodbye, auf Wiedersehen, Cherie. Lasst uns wir dann, ja? Ciao, Leute.